In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade in the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Sommer 1943. Das Land vernarbt. Das Leid wütet gnadenlos. Der Hunger führt das Zepter. Nicht alle Kinder leben sorgenlos. Nur Iphigenie tanzt den ganzen Tag. Sie lacht gern, sie liebt den Tag. Jeden Tag. Bis zu jenem Tag. Einem Donnerstag. Wo ist Iphigenie? Keiner hat das Kind gesehen. Wo ist Iphigenie? Sie spielt so gerne ganz allein. Wo ist Iphigenie? Die Mutter ruft vergebens. Wo ist Iphigenie? Umsonst sucht sie auch der Bruder. Ihr Vater schickte sie zu einer Metzgerei am Ort, zu einem freundlichen, kleinen, dicken Mann. Er mochte kleine Mädchen, besonders ihr Fleisch. Es war so zart und Schlachtvieh war rar. Das Messer blitzte und tranchierte Geschick und lautlos ihren kleinen Körper. Stück für Stück trennt er das Fleisch von dem Knochen. Es ist Sonntagmittag. Die Familie sitzt zu Tisch. Der Braten riecht gar köstlich. Die Mutter sitzt am Tisch. Der Vater sitzt am Tisch. Der Bruder sitzt am Tisch. Der Metzger weiß von nichts. Der Braten mundet köstlich. Danke, danke, danke. Danke, Jule. Kommst du mit oder wie machen wir's? Jule, kommst du mit? Komm schon, komm schon. Komm hier, komm jetzt. Komm jetzt. Komm mal vorbei. Hallo. Hallo. Mein Name ist Niklas Fiedler und ich heiße euch willkommen bei Theatralia. Das funktioniert jeden Donnerstag aufs Neue, oder? Nee, ich klinge ja nicht wie er. Das stimmt. Wir müssten mal aus dem Intro, müssten wir das mal einspielen. Aus dem Intro müssten wir das mal Ja, wir einspielen. müssten eine Theatralia-Folge nehmen, müssten ihn da rausschneiden und hier reinfügen, damit es so klingt, als hätten wir den keinen Porncast angekündigt und es käme trotzdem Theatralia, verstehst du? Nee, wir könnten ja auch einfach mal keinen Porncast ankündigen und dann Theatralia senden. Ihr könntet generell mal Theatralia. Irgendwie ist es momentan nicht mehr so, oder? Ja, im Moment haben wir kleinere Schwierigkeiten, weil er ist ja da verlagstechnisch auch total am Start und das ist alles ein bisschen schwierig, alles ein bisschen schwierig. Alles ein bisschen schwierig. Alles ein bisschen schwierig. Ich soll die Geschichte vom CH im SCH-Land vortragen. Nee, das möchte ich keinem hier zumuten. Das will ich ja echt keinem, nee. Du mutest denen aber schon die ganze Zeit mich generell zu. Ja, das stimmt. Das Was macht stimmt. es denn dann für einen Unterschied, ob ich die Geschichte von CH im SCH-Land vortrage? Die Vanitas musste Der. übrigens der Vanitas, das ist ein der. Das ist ein der. Der Vanitas. Also man möge mich jetzt korrigieren, aber ich meine, das ist der Vanitas, oder? Oder? Vanitas, bist du die oder der? Das ist der Der, Vanitas. okay. Ja, habe ich doch gesagt. Der Vanitas darf jetzt erstmal dem Chat Popcorn verteilen, weil der hat nämlich gedacht, wir kämen erst um 23 Uhr auf Sendung. Ach, das war doch ja wohl. Ja, Jackal, der Mobile Stream lag wirklich. Ich habe den gerade abgehört auf dem anderen Ohr. Der hat irgendwie so ganz komische Klack-Klack-Klacks. Also zwischendurch ist das ein bisschen merkwürdig. Wollte ich mal gesagt haben. Habe ich mir gedacht, sag's dir jetzt mal auch, ne? Habe ich mir gedacht, sag's dir jetzt mal, was so? Habe ich mir gedacht, Hat dir kommst du? jemand das Wort erteilt? Nein, hat hier nicht. Du weißt, wie das endet. Wieder, gehst du wieder? Vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Aber du schuldest den Hörern noch eine SQL-Debatte. Ja, die machen wir morgen. Hab ich, nee, morgen geht gar nicht. Die machen wir am. Gerade stirbt er, deshalb geht's morgen auch nicht. Die machen wir am Samstagabend. Ach, morgen ist frei. Morgen hast du frei, ja. Morgen hast du frei. Cool. Ich habe morgen frei. Haha. Ja, du hast morgen frei. Da freust du dich jetzt, oder? Ja, ein bisschen. Heißt ja auch, also frei von der Sendung heißt ja auch frei von dir. Im Übrigen auch sehr schön. Der Admin hat ja die letzte Zeit nicht so ganz mitbekommen, weil er ja geschlafen hat, was ja auch sein völliges Recht ist, weil er sich ja dann des Nächtens auch den Arsch aufreißt. Aber er hat ja unsere SQL-Debatte nicht mitbekommen. Also, lieber Admin, für dich doch einmal zurückgespult. In der letzten Folge haben wir angekündigt, wir wollen über referenzielle Integrität von SQL-Datenbanken sprechen. Das hat auch für einen richtigen Hörerpeak gesorgt. Ja? Und heute setzen wir das fort und sprechen auch über Cluster in VM. VM, wer? VM, wer? VM, wer? VM, wer? VM, wer? Das könnten wir jetzt den ganzen Abend durchspielen, oder? Du sowieso. Sagst du kurz VM? WM. Wer? Oh Mann. Oh, guck mal, der Bobby Fight ist da. Ja, ich weiß. Deswegen, ich erkenne ihn bei Bruder vor Den Luder. Mobile Stream bitte refreshen. Ja, den Mobile Stream bitte einmal refreshen. Den Mobile Stream bitte. Wie fandet ihr eigentlich mein Tweet mit dem kleinen D-Docs? Mit welchem Dedox? Also. Der kleine D-Docs möchte aus Parkdeck F5 abgeholt werden. Der kleine D-Docs, bitte. Oder war es ein D-Dos damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich fand das süß. Wann kann denn der Wifi jetzt die Sendung mit dir über die SQL hören? Ja, wir machen ja am Sonntag, machen wir ein Crossover. Kein Porncast, meets Datensuppe, meets Binärgewitter. Und da werden wir dann halt uns mit SQL mal richtig auseinandersetzen, bis ins Tiefgehendste. Also Wer wir ist denn gehen. Binärgewitter? Binärgewitter ist ein Podcast, der sich mit SQL-Datenbanken beschäftigt. Dann soll einfach der Wavi-Fight den sich anhören. Na, wir machen das schon. Wir machen das schon. Wir rocken das richtig hier. Wir rocken da richtig bis in die letzte Unterbuchse werden wir das hier reinpeitschen. Aber ohne mich. Reingepeitscht. Reingepeitscht. Warum erfährt der Jackal das erst jetzt? Was erfährt Weil er er? das sich eben erst ausgedacht hat, Jackal. Als ob der da Ja. länger als 5 Minuten drüber nachgedacht hat. Also der Jackal ist manchmal auch. Das ist immer wieder gut, oder? Ich finde, wir sollten auf jeden Fall mehr Hörer verwirren, ja, und auch mehr so untereinander die Podcaster da so ein bisschen so. Ah, wir machen Crossover mit Binärgewitter. Ah, worum geht's? Ja, SQL-Datenbanken. Ah, muss ich mich vorbereiten? Naja, klar, mach mal. Und dann? Nix ist. Da wird einfach hier über Nonsens und irgendwie, ja, Ja, dass Oma du hier. scheiße mit deinen Fans umgehst und deinen Zuhörern, haben wir ja schon gemerkt die letzten Das Tage. stimmt überhaupt nicht. Ich bin voll der Fluffel. So, ich hole mir jetzt mal einmal ganz kurz das Getränk des Abends. Eine Sekunde bitte. Das hätte er ja auch nicht schon vor der Sendung machen können. Nein, hat er nicht. Er Nein, muss das es ging jetzt nicht. machen. Geh jetzt. Hau ab. Und ja, wir verbrennen, also Wavi Fight verbrennen wir nicht auf dem Scheiterhaufen. Das machen wir mit dem Ryan Burns. Also, Jacqueline, willst du echt behaupten, dass du recherchierst und vorbereitest? Das macht doch immer nur die Annika. Oh, der Rio ist wieder da. Ja, es gibt heute Abend übrigens Kitara. Kitara ist ein kleiner Schnaps aus Griechenland. Ja. Ein kleiner Schnaps aus Griechenland. Kitara, Greek Spirit mit 2, 4, 5 Sterne. Das schmeckt ein kleines bisschen wie Metaxa mit Uso gemischt. Ja. Klöppelt auch richtig in die Birne rein. Hat 38 Umdrehungen und ich lese mal einfach vor, was die Rückseite uns über dieses köstliche Getränk sagt. Kithara wird direkt in Griechenland nach traditionellem Rezept hergestellt. Das feine Aroma dieser Mittelmeerspirituose und der betonte weiche Geschmack verkörpert pure mediterrane Lebensfreude. Wollen wir mal gucken hier, ne? Dieser kleine Schnaps. Also ich kenne ja Vivifyds Frau nicht persönlich, aber ich liebe die schon jetzt. Wieso? Hat sie gesagt, ich Weil soll keinen Schnaps trinken? Vivifyd noch 17 Chicken McNuggets hat, weil deine Frau gesagt hat, sie schaffen beide zusammen 40 und sie hat nur 5 gegessen. Ich finde das toll. Ah ja, das Ja. ist Also natürlich. wer noch Chicken McNuggets möchte, bitte beim Vivifyd melden. Der hat noch welche über. Hier ist Okay. schon klar, dass du am Sonntag in der Datensuppe über SQL reden musst. Ja, über referenzielle Integrität von, ja, ich mach das richtig. Du solltest aufhören, die Sachen ständig zu schütteln, bevor du sie öffnest. Hört ihr, wie er gerade den Mund zusammenbricht, damit nicht die Flüssigkeit rauskommt? Wie toll er durch die Nase atmet. Schlucken oder spucken. Okay. Nee, ist gut, ist lecker. Kann man gut trinken. Hat ein bisschen was von. Hat ein bisschen was von. Nee, ist wirklich köstlich. Hat doch jetzt so ein bisschen den Nasenschleim heute betäubt. Ist schon schön. Hier, du sollst über den Mac spucken, dann hast du auch einen Grund, einen Winrechner zu kaufen. Das wäre genau mein Traumgrund, wäre das. Das ist echt mein Traumgrund, so. Mein Traumgrund. Also, liebster Rio, vorm Öffnen nicht schütteln. Das hatte damit nichts zu tun. Ich musste lachen, weil du irgendwas gesagt hast. Ich weiß nicht mehr, was es war. Wahrscheinlich war es auch gar nicht lustig, aber würde ich Tja, jetzt mal einfach was tippen. kam dir aus der Nase? Es kam mir aus der Nase, ja. Es kam. Hast du ein Glück, dass du momentan keinen Schnupfen hast? Ja, aber habe ich eigentlich relativ, also wenn es sich auch immer so anhört, aber ich habe es eigentlich relativ selten. Ei. Ah, da war es doch wieder. Wie aufs Stichwort hier. Mann, Mann, Mann, Sekunde. Na, wo ist er? Guck mal, der Aki geht schon ins Bett. Wir sind zu spät dran. Der Aki muss ins Bett. Ja. Tut mir leid. Aki, mach's gut, ne? Haust rein, schön die Hände über der Bettdecke lassen und vergiss nicht. Some woman. A Der bigger. Explo. Der. Send up. Sam. Wum. A bigger. Send us up. Wann geht's eigentlich los? Frag ich mich auch ständig. Auch heute wieder mit dabei, der Grobi, ja. Aber ist mehr Ernie, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Herzlich. Guck mal, der Teddy ist auch schon im Bett. Teddy, ich will aber nicht wissen, was du gerade machst, währenddem du meine Stimme hörst. Ich weiß es. Ich nicht. Ich weiß es. Der Explobob hört nur Musik. Ja, dann sollte er vielleicht mal refreshen, wenn er nur Musik hört. Weißt du, der ganze Chat feiert hier total ab, ja? Und er wundert sich, hör, ich höre doch nur Musik, was ist denn hier los? Ja? Was stimmt denn hier nicht, ey? Ich als Vollkornbrötchen, Mensch, Mensch. Warum denn vollkommen Er ist Brötchen? das Vollkornbrötchen. Der Explobob ist auch gleichzeitig das Vollkornbrötchen. Also, da habe ich Tränen gelacht. Also, das war beim. Oh, wo waren das? Das war nicht Frag Rio, das war eine Sendung von Jakil. Ah, ich weiß gar nicht, welche Sendung von Jakil das war. Und da war er halt auch als Vollkornbrötchen. Und hier will ich Tränen. Ah, Random Talk war es, genau. Und ich habe Tränen gelacht bei dem Nicknamen Vollkornbrötchen, Alter. Weil da könnte ich stundenlang, könnte ich mich darüber immer noch beömmeln. Ja, das ist wieder typisch. Ja, du hast halt keinen Sinn für Humor, das ist einfach dein Problem, ne? Du bist einfach nur eine Gestern Abend habe ich noch mal verbitterte. den Fernseher an, gestern Nacht habe ich den Fernseher angemacht, da kam so eine alte Folge von dem Dramitz, keine Ahnung, wie der mit Vornamen heißt, der da bei Bulli mit, Alfred. Ach so, nicht ja. Nee, Alfred nee, okay, ja, ich Rasch. weiß, wie du meinst. Ja. Ich war gerade Und der falsch. hatte da so ein Sketch, da kam dann der eine, das war glaube ich mit dem Stefan Jürgens oder so, kamen die dann an und haben dann so auf so einer, auf so einem, Christian heißt der, haben die auf so einer Trage dann im Krankenhaus ein Vollkornbrot gehabt. Und er hat die Butter verloren und dann haben sie dem Butter, haben sie auf das Vollkornbrot Butter geschmiert und haben dann das versucht mit Leberwurst, also mit Spendeleberwurst wieder zu beleben. Aber es ist gestorben. Ja, das war jetzt auch eine sehr lustige Geschichte. Ja, und dann haben sie es wiederbelebt und dann haben sie das Brot kaputt gemacht. Das war schon gar Und nicht dann so haben sie es unlustig. zugedeckt, weil es war ja tot. Eine traurige Geschichte. Du solltest dir das da anschaffen. Du solltest anschaffen gehen und das bitte in diesem T-Shirt, was die Alex da. Ich soll in dem T-Shirt von Alex anschaffen, wahrscheinlich bei dem Glaskasten, den sie uns da vorgeschlagen hat, oder was? Keine Ahnung, da hat sie was gelinkt. Ich öffne ja keine Links. Ja, ich weiß. Doch, du öffnest nur links, du öffnest nur keine rechts. Puh. Warte, ich muss aber ganz kurz meinen Fußnagel knipsen. Boah, der ist aber widerspenstig, doch. Boah, leck mir. Boah, der ist aber auch. Mann, Mann, Mann. Aber wenn ich den abhab, ne, da habe ich drei Schuhgrößen weniger, doch. Ah, so, jetzt. Also der war so flach, da kriegt er keinen Punkt für. Ja, sehr, dafür habe ich einen Punkt gekriegt. Ach Quatsch. Na klar. Und ich habe Oh. das, ich habe den, das mit Dramitz habe ich gestern nur aus Versehen geguckt. Oh, Das lief geil. da halt. Oh, das Fluttershy-Shirt ist geil, aber das gibt's halt wieder nur für Mädchen. Ja, ich fühle mich da ja so ein Aber bisschen du bist doch ein ungegendert. Mädchen. Du wurdest jetzt in zwei Städten von zwei verschiedenen Leuten als Frau betitelt. Dann bist du eins. Ihr das erzählt, wo ich im Schwimmbad war, das ist auch noch nicht so lange her. Nee. Nein. Ich im Schwimmbad, ja, treibt da so. Achso, ja, anders. Wenn ich im Schwimmbad bin, ja, dann habe ich ein gewisses Hobby. Und zwar mache ich mir dann die Haare halt auf und dann lasse ich mich da einfach so treiben, so mit Kopf im Wasser, und dann treibe ich da halt einfach so rum. Ja? Weißt du, wie ich meine? So, ne, so tot halt so ein bisschen so rumtreiben lassen. Das kommt aber besonders gut, wenn Kinder mit denen im Schwimmbad Also sind. im Kopf Ja, genau, oder mit auf dem dem Kopf Bauch? so. Ja, genau, auf dem Bauch mit dem Kopf im Wasser und dann die Haare so wedeln überall hin im Wasser und dann lasse ich mich da halt so rumtreiben, wo mich halt gerade der Weg hinführt. So, ist Habt ihr besonders. keine Haargummipflicht? Nein, ist natürlich besonders lustig, wenn dann auch Kinder in dem Becken sind, ja, die sich dann so anpöcken und so und dann so: Ah, Papa, Papa, ich glaub, der ist tot, ja, so. Und ich trieb dann da so umher und habe mich halt tierisch amüsiert dabei, habe mich dann halt kaputt gelacht im Wasser und bin dann da wohl so an irgendjemand dran getrieben, der dann auch gesagt hat: Oh, hör mal, Mädchen, geht's dir nicht gut? Und da bin ich dann direkt so raus mit dem Kopf aus dem Wasser, ja, hab ihn dann angeguckt und er hat dann gesagt: Oh, Entschuldigung. Hör mal, Mädchen, geht's dir nicht gut? Ja? Welches Mädchen treibt denn bitte mit einer Bermuda-Short mit offenen Haaren da im Wasser rum? Ja? Ich meine, das schon, also Ja, das wundert mich. du. Nein. Nein. Aber süß, wenn ich da so rumtreibe. Also ich fühle mich da verdammt knuffelig. Nicht? Solange du dich knuffelig fühlst. Ich fühle mich da verdammt knuffelig bei, ja, muss ich sagen. Ich habe das Mikro heute übrigens ein bisschen weiter weg. Das liegt daran, weil meine Nase nämlich heute pfeift, weil ich mich so aufgeregt habe. Ja, ehrlich jetzt. Ich bin den ganzen Tag heute nur aufgeregt. Zuerst hier da der Reckstricher und dann hier mein Audio-Setup. Das waren zwei Sachen, die waren zwei zu viel. Willst du darüber reden? Was über den Reckstricher? Über oder dein Audio? Da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich habe mit Forseti heute Audio getestet. Ging natürlich alles wieder nicht. Ja, was soll ich da nur sagen? Wie fühlst du dich dabei? Ja, ich würde so sagen, wenn mein Hass ein Tier wäre, ja, dann hätte es ein Horn. Nur eins. Nur eins. Aber Dann einer wäre es ein ganz. Einhorn. Nicht jedes Tier mit einem Horn ist ein Einhorn. Es gibt auch Nashörner. Achso. Aber Boah, die die sind sind auch geil. süß. Boah, die sind geil. Nashörner sind echt geil. Boah, die Da sind gab es, geil. die, bevor die Zoosendung vom Hagenbecker Zoo war, gab es so eine Doku-Dingsbums-Geschichte über einen Nationalpark oder sowas in Namibia. Und da war, haben die mal ein ganz süßes Nashorn gezeigt, wie das da rumgesprungen ist und so. Ja, die sind toll. Die Ja. Alex spricht übrigens gerade beim Mikro weiter weg wegen Nahbesprechungseffekt. Das ist nicht richtig, weil es verschiedene Mikrofonarten gibt, unter anderem auch eine Niere. Und da unsere Headsets Nierenmikrofone sind, gibt es dabei keinen Nahbesprechungseffekt. Ja. Und wieder einmal klug geschissen. Leck mich im Arsch, doch. Das macht dich aber nicht sympathischer. Das macht mich doch gerade das. Also es gibt zwei Sachen, die einen unsympathisch, unglaublich sympathisch machen. Ja? Und zwar einmal macht einen unglaublich Alle so. anderen, aber dich nicht. Doch, doch, doch, doch, doch. Das ist so ein bisschen brutzelig. Ja? Und ach so, wo wir gerade bei brutzelig sind. Ich habe doch übrigens einen hier. Ich habe rausgefunden, der YB Fight kennt das Wort quaddeln nicht. Ja? Rumquaddeln, um genau zu sein. Das Was ist kannte denn er nicht. das? Das kennst du auch nicht. Ich frage für die Zuschauer, Zuhörer Für die Zuschauer läuft und die da was. Zuhörer. Also wenn jetzt gerade Zuschauer da sind, dann würden die sehen, wie ich mit freiem Oberkörper, mit meinem frisch gewaschenen, Ich sag doch, du machst dich immer unsympathischer mit deiner Klugschisserei. frisch geföhnten Haaren, ja, die ich gerade über meinen Nippel reibe. Willst du etwa sagen, wir sind so spät dran, weil du deine Haare gewaschen hast? Nein, ich habe meine Haare heute schon während KW Avantgarde gewaschen. Ach. Ja. Da habe ich währenddessen meine Haare gewaschen und geföhnt. Gut, was ist denn Quaddeln? Ich kenne es auch nur auf der Haut. Nein, hier, nein, so rumquaddeln. Das ist, da gibt es so hier die Domian-Folge, wo die halt sagt, hier so, ich kack meinen Freund gerne mal auf den Bauch. Und dann sagt Domian, ja, was macht das dann da? Und dann sagt sie, ja, das quaddelt dann da so ein bisschen rum. Ja, so quaddeln ist halt so ein bisschen so hin und her schäkern, so So sagt rumquaddeln. man im Pott dazu. Alle anderen finden, das sind irgendwelche eitrigen Ekzeme auf der Haut, aber er sagt Das sind sowas. die Quaddeln, aber etwas kann auch herumquaddeln. Und wenn du sagst so, hör, dann können wir, ja, das sagt man hier so. Boah, Alter, ich hatte mal einen herben Effekt gehabt. Ich weiß nicht, was das war. Da muss auf irgendwas eine Allergie gewesen sein. Boah, leck mich einer am Arsch, aber ich Ja, kann da dir hattest was du sagen. Quaddeln. Nee, ich hatte. Ja, nee. Ich hatte so auf einmal so ein. Das kannst du gar nicht beschreiben. So ein Hautausschlag mit so kleinen Höckern auf der Haut. Ja, aber wirklich am Arm überall und am Rücken. Und die haben gejuckt, Alter. Leck mich einer ans Arschloch, haben die gejuckt. Ja? Das war wirklich richtig, richtig, richtig pervers. Ja? Und das ging 2 Tage, immer nur nachts und dann war es weg. Hast du dich da gewaschen vielleicht? Ja, genau, ich hatte mich damit da gewaschen gehabt. Ja, stimmt, das war's. Ja, du hast Also ja gesagt, kurz vor. Haargummipflicht hatten wir bei uns im Hallenbad. Da wurden wir dann immer angesprochen, dass die Mädchen doch mal bitte ihre Haare zusammen machen, weil damit die Haare nicht rausgehen und sich dann in dem Filter oder so. Ist so. Also erstmal, wir haben hier erstmal Hallenbad. Ja. Ist schon mal total lame. Ja. Hallenbad. Wenn, dann ist hier Spaßbad bei uns. Ja. Wenn, dann ist bei uns hier so Copacabacum oder so. Ja. Da geht man mal schön ins Copacabacum. Ist das wirklich so? Ja, Copacabacum. Und da fragt der Weibi Veit, ob ich getrunken habe, wenn du so einen Schwachsinn Es erzählst. heißt wirklich so. Googelt doch Copacabacum. Nee, mach ich nicht. Copacabacum. Außerdem darf ich nicht googeln, währenddem wir hier Sendung machen. Ich habe auch nicht gesagt, du sollst googeln, weil der Bot geht da gerade nicht. Aber es gibt natürlich das ist bei Recklinghausen, ist das Copacabacum. Ja, Um, ist okay. im Baccumertal. Und das ist total toll da. Vor allem, nachdem es einmal abgebrannt ist, haben die es jetzt wieder neu aufgebaut. Jetzt ist es doch toller. Dir müsste man mal öfters auf den Bauch kacken, sagt der Denio Verao. Ja, ich weiß, aber nur Sprühstuhl. Boah. Kennst du das Bild von der Chinesin, die in der Badewanne sitzt? Nee, das will ich glaube ich auch nicht sehen. Das ist total geil. Da ist so eine Chinesin in der Badewanne und die hat sich gerade einen Einlauf gemacht und dann liegt sie halt so auf dem Rücken und winkelt halt ihren Hintern nach oben und dann schießt so ein riesiger Strahl raus. Ja? Das sieht aus wie ein Wal beim Auftauchen. Das ist richtig. Das ist das Beste. Also was du dir da immer so anguckst und was du so toll findest. Das ist super. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwann wiederfinde. Aber Ich glaub, der spinnt heute. Nee, das ist echt super. Nee, das ist der Kithara. Das ist wirklich, das ist echt so ein ganz kleiner Schnaps aus Griechenland. Boah, boah, der hat aber echt in sich. Oh, boah, leck mich einer ans Arschloch. Okay, dein Audio hat heute nicht funktioniert, was ja Nee. nichts Neues ist. Nee, mein Audio hat echt nicht funktioniert. Das ist echt nichts Neues. Aber irgendwann kriege ich es hin. Irgendwann kriege ich es hin. Ich habe nämlich noch so einen neuen Workaround hier in der Pipeline. Ein Workaround, also ich habe so einen Workaround in der Pipeline. Oder ein bisschen so, wenn ich aus Texas komme. Dann ist es so, wenn ich halt sage, ich habe Nee, einen. gerade hörst du dich ja wie Howard Carpendale. Spricht Harold Carpendale so? Ja, und der kommt aus South Africa. Wohnt er jetzt in Afrika? Nein. He is from South Africa and spricht so wie du. Gerade. Harry? Kennst du nicht Howard Carpendale? Nein. Boah, bist du lame. Ja, ich kenne ihn schon, aber griechischer Nein. Schnaps. Nein. Das ist Udo Jürgens. Ja, ich weiß, ich schreibe gerade Ja, griechischer klar. Schnaps. Nee, doch kenne ich. Der hat doch mal so eine Fernsehserie gehabt auf RTL, wo er Tennislehrer war, oder? Ja, Ja. aber du sagst ihn ja singend und so. Du musst ihn Der ja hat am doch zum Beispiel Sprechen gesungen, Hello again. Das hat er gesungen, hören. oder? Du bist so bescheuert. Nur weil die einer das Was denn? Glaubst du jetzt echt, dass die alle glauben, du kennst den, nur weil du kurz mal vorgelesen hast, was im Chat einer geschrieben hat? Nein, er hat es doch auch mit der, das war doch auch seine Tonlage, oder? Das war doch hier. Hello again. Ging es da nicht weiter mit, sag mal, wann werde ich dich wiedersehen? Oder Moscherie, wann werde ich dich wiedersehen? Oder irgendwie sowas, oder? Gib doch einfach Hello zu, dass du again. keine Ahnung hast, wer Howard Carpendale ist als Sänger. Ich sag einfach Hello again. Das ist auch so ein unglaubliches Scheißlied. Das ist auch so ein unglaublich beschissener Ohrwurm, oder? Hello again. Aha. Und dann gab es den Reckstricher. Ja, dann gab es den Recksstricher heute. Man nennt ihn ja auch Recksprecher. Ja, war ganz schlimm. Der Steffen Seibert, Ja. ehemaliger ZDF, Moderator, Nachrichtensprecher. Ja, das ist ja egal. Das macht's ja jetzt auch nicht Hallo, besser. wir haben hier einen Bildungsauftrag, da kann man auch mal solche Informationen streuen. Ja, das war wirklich, also hier Jackie dazu ja auch, also ganz klar, er hat ganz eindeutig gesagt, und ich habe es auch nochmal getweetet, die Bundesregierung hält an ACTA weiter fest und legt die Verantwortung dafür in die Hände der EU. So. Und eine Bundesregierung, die sich über 50.000 Stimmen des Volkes hinwegsetzt, das kann nicht so ganz meine Regierung sein. Wie Ich habe viel ja. sind denn 50.000 Stimmen in Prozente auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands gerechnet? Ach so, nee, du hast natürlich recht. Dann ist das okay. Nee, dann machen wir ACTA. Lieber Herr Rex-Sprecher, liebe Frau Angela Merkel, bitte. Wenn 50.000 Leute gegen ACTA sind. Wir reden von der Petition. Wir reden von der Petition, Ja und? die ausreicht, um Gehör zu finden. Und wir reden von, ich weiß nicht, 200.000 Stimmen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das mit den Demos passt, aber gehen wir mal davon aus. Also, es ist ein ganzer Arsch voll Leute. Ja? So ein richtiger, dicker Arsch voll mit Leuten. Und man setzt sich darüber einfach hinweg. Und das kann halt nicht sein. Und ich habe ja auch heute getweetet, ob nicht Artikel 20 des Grundgesetzes, Absatz 2 und Absatz 4, eventuell nicht so ganz langsam Anwendung finden sollten. Ich weiß noch nicht, ob man mich dafür inhaftieren kann, wenn ich sowas fordere. Das weiß ich gerade gar nicht. Wahrscheinlich schon. Ich Aber hoffe es. inhaftieren ist ja eh mittlerweile bei mir ein heißes Ding. Ja. Willst du darüber reden? Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Alter. Auf gar keinen Fall. Dann ist so eine Lustigkeit. Nee. Wenn das alles fertig ist, dann können wir darüber gerne nochmal sprechen. Aber ansonsten könnte es sein, dass ihr mich bald 30 Tage entbehren müsst. Sind echt 30 Tage. Ja, und wahrscheinlich komme ich dann wieder als richtige Frau oder so. Dann kann ich sagen, hier der Jupp oder was aus der JVA hat mich zur Frau gemacht oder so. Wollen wir mal gucken, ob ich davon was erzählen kann. Das ist auch nicht so Kannst ja schlecht. fragen, ob du deinen Podcast Equipment mitnehmen Das wird dann wohl eher ein Porncast, oder? Ja, jetzt haben wir hier Insider gemacht und jetzt will der Chat wissen, um was es geht. Mir geht doch gar nichts. Könnte ja spekulativ, könnte das ja so sein, dass mir das mal irgendwann wieder fährt oder so. Man weiß es ja nicht. Ja? Man weiß ja so wenig. Thema lieber runter, solange es das Thema ist, dass du Ja. schluckst. Ja, richtig, richtig, richtig, richtig. Ja, also ACTA. ACTA. Ja, ACTA. Ist natürlich ein Witz. Also, wenn das jetzt wirklich über die EU ausgesessen werden soll und dann hier Lady Merkel dann sagt so, ja, komm, hier, EU sagt das, dann machen wir das einfach mal. Dann ist das, also, das ist, das ist alles funny as usual. So, jetzt ist der andere Fuß dran, Sekunde. Boah, der ist auch widerspenstig hier. Ah. Pressure. Also okay, 50.000 haben unterschrieben, es können auch irgendwie nur bis zu 50.000 daran teilnehmen und dann kommt die irgendwie nochmal in den Bundestag, gell? Und Und warum gibt es noch keine europäische E-Petition? das Wort, was du gesucht hast, ist europäisch. Nee, habe ich gesagt europäisch? Du hast. Was habe ich gesagt? Aber das ist nicht das Allerbeste. Das könnte ich stundenlang könnte ich das hier, könnte ich das hier machen. Oh. Was Europäisch. denn? Nee, ist super. Was denn? Ja, es wird mit Sicherheit eine europäische noch geben, aber das ist ja egal. Das ist ja gerade nicht die Baustelle. Die Baustelle ist ja, dass der. Die europäische. Ja, Pesche. Pesche. Ist der kleine Pesche? Ich. Ist der super Peschke? Kennst du das super Peschke? Gibt es europäische Ja. Petitionen für das Europaparlament? Ich weiß es nicht. Meiner Meinung nach gibt es das jetzt gerade nicht, aber. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, Scheiße, habe ich harte Nippel, doch. Noch ein bisschen frisch hier dran. Der HRH 23 hat irgendjemanden gebandet. Gebändet. Ich soll mich auf den Podcast konzentrieren. Ja, solange du das Aber nicht machst, ich kann denke ich mich gerade ja nur, hier. dass du irgendwelchen Unsinn Nee, machst. solange du das, dass dich nicht auf den Podcast konzentrierst, kann ich mich ja selber so ein bisschen durchschwabbeln Der hat hier. gerade erzählt, dass er harte Nippel hat. Was soll ich Ja. denn da groß sagen? Keine Ahnung. Kannst ja sagen, ich auch oder ich Ja. nicht oder zeig mal Ja, oder. was davon, wenn du einen harten Nippel hast? Keine Ahnung. Du könntest da dran ein Handtuch aufhängen. Naja, Weibi Veit, warum solltest du eine Petition einreichen bei einer Regierung, die du nicht gewählt hast? Eigentlich, wenn du bei der Europawahl warst, hast du zumindest die deutschen Vertreter im Europaparlament gewählt. Ja, nur meine, die ich Und gewählt habe, wenn sind du nicht da. ACTA verhindern willst, brauchst du dich ja mittlerweile nicht mehr an deine Bundesregierung, die du vielleicht gewählt hast, zu wenden, nämlich musst dich halt ans Europaparlament melden. Schließlich sind es ja die, die jetzt die da Entscheidungen treffen. Also bringt es doch im Grunde auch nichts, wenn 50.000 Leute eine nationale Petition unterschreiben und dann sich der Bundestag damit befassen muss, die ja sowieso nicht mehr drüber abstimmen. Hören Sie auch morgen wieder, wenn Jule Politikunterricht mit dem Sch mit Politikunterricht P. mit Jule P. Auch bekannt aus Sendungen wie Kurz vorm Schlafen gehen. Bist du noch wach? Und Schatz, Schatz, ach, du schläfst schon. Jule, das war wieder völlig auch falsch dargestellt. Ja. Wieso denn? Aber das wieder falsch dargestellt war. Was war denn daran jetzt falsch Ja, dargestellt? du kannst doch nicht Erzähl. sagen, wenn du bei der Europawahl gewesen wärst und deine Abgeordneten dabei gewesen wären, die du gewählt hättest, dann wäre das jetzt alles total super. Das ist ja auch totaler Quatsch, weil die Abgeordneten, die bei mir drauf standen, die sind nicht ins EU-Parlament gekommen, die ich gewählt habe. Ja, aber das ist Demokratie, mein Schatzi. Ach, das ist Demokratie. Demokratie ist also, wenn du beschissen wirst von vorne bis hinten. Ach so, na, dann Was wusste hat ich denn das das nicht. damit zu tun, wenn deine Europaabgeordneten nicht genug Stimmen bekommen haben, weil nur du sie gewählt hast, dann ist das nun mal parlamentarische Demokratie. Parlamentarische Demokratie ist das, richtig, aber keine Demokratie. Das ist eine parlamentarische Demokratie. Das ist ein großer Unterschied, liebe Jule. Schon seit der Nein. Wa seit der Oh mein Gott, hat der das in sich? Seit der Weimarer Republik ist das ein großer Unterschied. Ich weiß, das wisst ihr Linken nicht, weil ihr kennt halt nur Terrorregime mit Mauer, ja? Wo nur eine Partei auf dem Tut mir Zettel leid, steht. tut mir leid, ja. Ich erkläre dir gerade das deutsche Bundes das deutsche Politiksystem, bla Du bla erklärst mir bla. das deutsche Und Proletariat, ich verstehe. Parteiensystem, ja. Mit Und Proletariat. du bist immer noch ein bisschen naiv, oder? Selbst Das als du heute dann Proletariat. bei Twitter auch noch diesen im Grundgesetz, den Paragraph 20, da Deutschland ist eine wie soziale, eine demokratische und sozialer Staat. Da musste ich extrem lachen, dass du dich auch noch darauf Das ist ja egal. verweist. Es ging darum, im Artikel 20, Paragraph, nee, gar nicht, Paragraphen, Absatz 1, nee, Absatz 2 und 4, da steht halt im Sinngemäßen drin, wer sich gegen die demokratische Grundordnung in irgendeiner Art und Weise falsch verhält, da wird Widerstand zur Pflicht. So. Und ich sehe gerade persönlich überhaupt nicht mehr, dass unsere Bundesregierung auf irgendeine Art und Weise überhaupt noch das Recht hat, das zu tun, was sie da halt gerade wirklich tun. Das sehe ich einfach nicht mehr. Ja? Und ich spreche mich auch gerade absolut dafür aus, diesen Absatz 2 und Absatz 4 in die Tat umzusetzen. Ich sehe das nicht mehr. Bitte. Irgendwo ist eine Grenze und die Grenze ist überschritten. Eine Regierung, die mir vorgaukelt, mit einem Regierungssprecher, der noch nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu tweeten übrigens, ja, das sehe ich einfach nicht mehr. Tut mir leid. Ich meine, ich bin noch nicht für einen Volksentscheid unbedingt, aber das wäre schon die beste, die bessere Variante. Nicht die beste, die bessere Variante. Also tut mir leid, das Europaparlament wurde legitimiert. Schließlich existiert es und entscheidet über europäische Belange. Und Nur weil sich wenn nun etwas mal. selbst legitimiert, heißt das nicht, dass Nein, es es legitimiert legitimiert ist. sich zum Beispiel über eine Merkel und sie wurde immerhin von keine Ahnung wie Merkel. viel Prozent aus diesem Land gewählt. Ja. Friss Scheiße, Millionen fliegen können auch nicht irren. Boah, Alter, Ja, kann man nicht durchschaufeln. dann tut mir leid, dann müssen diejenigen, die nicht wählen gehen, müssen wählen und die Leute wählen, die sie haben wollen. Und die Leute, die halt jemand anderes gewählt haben, müssen sich halt damit abfinden, dass sie nicht genug andere gefunden haben, die mit ihnen den gleichen Typen wählen. Ich glaube, ich Und muss dann eine ist das Diät nun machen. mal Demokratie. Und wenn der Herr Weiwi, Jetzt wird's auch natürlich gehört, wählen wir Schwabbel. das Europaparlament, die Europaabgeordneten werden von uns in der Wahl, sie werden aufgestellt und wir wählen sie bei der Europawahl. Das Einzige, was wir nicht, oder selbst die Kommission haben wir gewählt, weil das sind alles Regierungschefs. Und die Merkel wurde auch von uns gewählt. Vielleicht nicht direkt als Kandidat, aber durch die Parteien, die wir gewählt haben. Ich habe ganz schöne Babykamelhöcker Ach, mittlerweile bekommen. Ich sollte dringend mal auf Diät oder so. ja. Wollte ich mal gesagt haben. So, bist du fertig mit deinem Politik-Talk? Ja, weil wir fahren noch nicht. Ja, willst du, hast du noch ein anderes Thema? Ich weiß nicht, haben wir generell eigentlich Themen bei uns? Die SQL. Ja, die referenzielle Integrität von SQL-Datenbanken. Unter der besonderen Berücksichtigung. Boah, der Kizara, der hat das aber auch in sich. Ihr habt den gerade mal getweetet hier, ne? Boah, leck mich einer fett doch. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Hier, ich. Für die, die halt das nicht mitbekommen haben. Boah. Aber den kannst du aber auch nur trinken, wenn es dir echt gut geht, glaube ich doch. Boah, leck mich einer in das Arschloch. Der hat das aber wirklich hier. Das ist so ein richtiger Bordsteinschmeißer. Ja? Guckst du den Lanz bei Wetten, dass? Ich gucke noch nicht bei den Lanz, bei Markus Lanz. Echt? Ich guck den manchmal. Ja, der ist total geil, der Typ. Aber ich guck Der manchmal. Ich habe ist. das überhaupt gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich guck den manchmal. Sag mal, wer moderiert jetzt eigentlich Markus Lanz? Boah. Keine Ahnung. Boah, ist das ein Gesöff. Ich weiß nicht, wonach das schmeckt. Ich mag auch eigentlich nur Whisky, Alex. Ich fand aber den Lanz fand ich besser als den Kerner, weil so schmierig der Lanz ist, der kann auch manchmal ganz schön dagegen gehen. Also ich finde ihn auch nicht so schlimm. Aber der German Student und ich haben auch, wir finden auch beide Notting Hill toll. Ja, das Problem ist, nichts reimt sich auf Markus Lanz. Das ist das Problem. Doch. Ne. Klar. Du sollst nicht immer tippen. Guck mal, selbst die anderen wissen, dass da was sich drauf reimt. Ja, was denn? Schwanz. Herr Forseti, bitte an dieser Stelle eine kurze Schnittmarke. Ich hätte gerne dieses zusammen mit, da hätte ich nämlich die Kombo. Und zwar, da hätte ich die Kombo mit, wo ist denn das? Scheiße, da ist das. Okay, da hätte ich die Kombo Glanz. mit. Kranz. Ficken. Fuck you. Ja, die Kombo. Das ist die absolute Kombo. Ficken, fuck you. Tanz. Tanz, ja, Panz. Hansen. Bist Helly. du das gerne? Und Hansen. Helly und Warum bin Hansen. ich denn fixiert? Du bist komplett fixiert. Auf was denn? Auf Kranz. Analkranz. Ich habe nur vorgelesen, was der Chat geschrieben hat. Ja, ich weiß. Kranz. Kranz. Ne, es geht nicht so kanzelmäßig. Oh ja, kanzelmäßig, der ist auch Toilette voll. Habe ich den letzten Mal schon eingespielt? Ich spiele ihn trotzdem nochmal, okay, Jule? Ja, mach mal. Danke. Glaub mir, es ist Habt ihr gut gehört, wie die für Stimme euch. so nach oben ging? Das, was ihr gebt, muss euch sonst keiner nehmen. Glaubt mir. Schön. Mögt ihr bis morgen früh durchstreamen? Das geht leider nicht, weil ich. Das geht leider nicht, weil ich morgen wieder unterwegs bin. Morgen ist es mehr so Highway to Hell eigentlich. Ja. Highway. Highway. Ja, ich weiß, da bist du wieder direkt für zu haben. Ja, sobald es bei dir hier um Haie geht, da bist du direkt hier. Ja, der Harry und die, wie hieß sie? Sally trauert dem Harry Ja, hinterher. Harry und Sally. Im Übrigen gibt es jetzt es gibt eine neue Rubrik bald bei mir im Blog, und zwar Klingeltöne. Ihr könnt euch dann die besten Kein-Porncast-Klingeltöne runterladen. Verlangst du dafür Geld? Ja, das wollte ich gerade sagen. Für den Obolus von 5 Euro, könnt ihr dann die legendären Sounds euch runterladen. Zum Beispiel Jules Fuck You kostet in, genau, M4R oder M4A, es ist M4A, kostet es nur 3,90 € im Jamba Spar-Abo. Kaufen Sie auch jetzt noch passend dazu Ficken, Titten, Penis, Rosette. Und das alles nur für 13,99 € im Jamba Spar-Abo. Ich glaube, ich bin für Akte. Ja, du bist nicht nur für Akta, du bist auch für alles andere. Weil dann kann ich ja dafür dann Geld verlangen, gell? Das ist ja schließlich meine Sprache und meine Wörter, die da veröffentlicht werden. Das ist richtig, aber ich würde dich ja daran beteiligen. Ach, ich habe noch nichts gesehen. Kennst du eigentlich meinen Lieblingstweet? Nee. Also mein All-Over-Twitter-Lieblingstweet at the Nee, moment. du sollst aber nicht hier vom Dingsbums ablenken. Ja, aber den muss ich trotzdem erwähnen. Und zwar kommt der Typ zu seiner Freundin, kneift ihr in die Seite und sagt: Jo, was ist denn das? Jo, was ist denn das? Sagt die Freundin: Das ist Sparta! Und tritt ihm ins Gesicht. Eine Sekunde, ich brauche einmal ganz kurz dafür. Eine Sekunde. Tut mir leid. Ich fand den super. Die verstehe ich nicht. Habt ihr nicht 300 gesehen oder was? Ja? Das ist Sparta! Ihr kennt das nicht, oder? Ihr geht nicht zu eurer Freundin und kneift sie mal in die Seite und sagt ihr, na, das macht ihr nicht, oder? Ja. Okay, das liegt daran, weil die ganzen Nerds halt hier gar keine Freundin haben. Zumindest keine mit echten Mädchen. Ja. Merkt euch, die Hä? Mädchen, die bei YouPorn sind, Die haben das keine sind. echten Freunde. Nein, nein, nein, die Mädchen, die bei YouPorn sind, sind keine echten. Schon wieder ans Mikro. Weißt du Sind eigentlich, keine wie echten schlecht du Mädchen. über deine Zuhörer redest? Mach ich doch gar nicht. Doch, Nein. ständig, stets und ständig, Das ja, stimmt. Mit machst du stets unsere kenne ich mich Zuhörer hier aus. runter. Stets ist eigentlich der Vorname von meinem Ständig, stets besten und Stück. ständig machst du hier unsere Das ist Zuhörer der runter. Vorname von meinem besten Stück. Das heißt stets. Und guck mal, jetzt hast du Das Snowys Gefühle heißt hast du verletzt, weil der hatte bis letzte Woche eine. stets. Ja, er hatte Die bis letzte gibt's Woche nicht. eine. Ja, hatte gehabt. Vergangenheit. Vollendete Vergangenheit. Hatte gehabt. So. Das ist halt so. Ja? Guck Man mal, du muss hast voll die einfach. Depri-Stimmung jetzt hier reingemacht, Ich Jim. kann doch. Ey, lass Weint. das. Der Okay. eine ist an seine Ex-Freundin Okay, erinnert. anders. Ja, okay, machen wir es anders. Hallo, Chat. Mit wie vielen echten Mädchen seid ihr gerade wirklich zusammen? Chat, Nee, wie viele echte das macht Mädchen? der Chat jetzt genauso wie du. Darüber dürfen sie ja nicht reden, weil Null. Null. sie müssen ja ihre Leute, ihre Freundinnen schonen oder auch nicht. Null und traurige Smileys. Ja, so ist das. Ja, genau so ist das. Null und traurige Hast du denn Smileys. eine Freundin? Was ist das für eine Frage? Ja, du bist auch ein Nerd. Hast du eine? Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Diese Frage ist völlig falsch gestellt. Hast du eine Freundin? Das ist eine ganz simple Frage. Hast du eine oder hast du Das ist keine? keine Frage, das ist eine der wenigen Fragen, die ich auch bei Frag Rio nicht beantworte. Das geht nämlich darum, dass, hallo liebe OSA, ja, hallo liebe Scientology oder ähnliche Organisationen, ja, ihr wisst schon, das ist keine Frage, die ich beantworte. Ja, aber du verlangst hier von deinem Chat, ja, dass die beantworten. Und dann machst du dir auch noch lustig über diejenigen, die keine haben, wo wir überhaupt gar nicht wissen, ob du eine hast oder nicht. Vielleicht hast du ja auch keine und sitzt da einfach zu Hause rum Na, und dann erhebst du dich über den Chat. Und das geht so nicht. die Antwort ist ganz einfach. Ich bin eigentlich. Ja. Nein. Cool. Nein. Na, die Antwort ist nein. Du hast keine Freundin. Dann mach dich nicht lustig über den Chat. Mache ich doch gar nicht, aber das ist Doch, was du hast dich anderes. über die lustig gemacht, die null geschrieben haben. Dafür hast du da auch eine Null. Aber Moment. Zumindest jetzt hier in diesem Podcast. Vielleicht Wahrscheinlich im nächsten Podcast sagst du wieder was anderes. lüge ich einfach auch, Jule. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß das? wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich ja nach einer Chatbekanntschaft Meine Chatbekanntschaft ist der German Student und er hat mich auch schon öfters gefragt, German Student auch bekannt aus Podcasts wie Kauderwelsch Avantgarde und Brüllaffen Lounge. Der fragt mich ja schon lange, lange, ob ich nicht gerne seine Freundin sein möchte. Und weißt du, lieber German Student, ist heute ist der Tag gekommen. Weißt du, Markus, ich habe lange, lange gezögert, aber heute ist der Tag, wo ich dich fragen will. Möchtest du mit mir bis ans Ende der Welt noch viel weiter? Denn seitdem deine Haut an meiner Haut geklebt hat, kann mir nichts mehr passieren. Markus, möchtest du nicht einfach mit mir schmusen, mich auf Händen tragen, durch die Wohnung, mit mir zusammen tanzen, im Mondlicht, im Regen, überall? Markus, ich liebe dich und jeden Tag ein klein wenig mehr. Gleich kommt er. Du fehlst mir. Jedes Mal, wenn ich Kauderwelsch Avantgarde die Brüllaffen Lounge höre, denke ich mir, Markus, Markus, Markus, sprich zu mir. Bitte sprich zu mir. Nur für mich. Danke, Markus. Danke. Ja, so ist das mit uns. Bist du jetzt gekommen? Ich bin gekommen. Guck mal, das war gar nicht so schwer, dich zu outen. Entschuldigung. Fühlst du dich jetzt besser, da es raus ist? Es ist nicht Brüllaffen Lounge, es ist Brüllaffen Couch übrigens. Ich hoffe, der nimmt mir das Fühlst jetzt nicht übel. du dich jetzt besser? Ich fühle mich ein bisschen besser. Wann Es war auch trefft ihr so. euch denn? Na, wir haben uns ja schon mehrmals getroffen. Ich kann mich daran erinnern, da war er halt da und hat stundenlang an meiner Tür geklopft. Ja? Und er wollte halt einfach raus. Und das war schon sehr, sehr, das war So schön. wie der Sheldon. So wie der Sheldon. Sheldon McWired. Welcher Sheldon? Von The Big Bang Theory. Theory. The Theory. Theory. Theory. Ihr habt so Ja, euren wenn der immer bei eigenen. Penny klopft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer ist Penny? Oh mein Gott. Okay. Mein kleiner Nerd. Kennst du die Sendung The Big Bang Theory? Ja, kenne ich. Gut, da gibt's den Sheldon. Und immer wenn der bei der Penny, das ist die Nachbarin, klopft, dann macht er so: Penny, Penny, Penny. Verstehst du? Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. Hat sich ein bisschen wie Fappen angehört. Ja, das war ein Klopf. Klopf, Da Klopf. waren Kloppen. Bei uns sagt man auch mal schön eingekloppt, Lass doch. deinen Lachs in der Hose. Der ist immer in der Buchse. Immer. Immer, der ist immer in der Buchse. Aber geht halt. Was war das denn? Deep Throat. Jule Stinkt ja auch Deep wie Throat. Lachs. Der hat schon ein gewisses Aroma zwischen. Was benutze ich denn gerade? Na, irgend so ein. Na, was ist denn das eigentlich? Müsste ich im Badezimmer schauen. Auf jeden Fall danach, ja? Und halt so ganz. Kennst du das, wenn du so eine Fische-Frischplatte serviert bekommst? Nee, ich esse keinen Fisch. Hm. Hm, Ich bin übrigens, entweder ich bin der Inder. Ich bekomme auch kein Wort heraus bei Frauen. Ich mach mal Und bei kurz einen Männern auch Ringzeh. nicht. Jetzt der Was machst Ringzeh du? da. Den Ringzeh. Boah. Mein Gott, boah, der ist aber. Boah, da habe ich gewonnen, doch. Da habe ich gewonnen, der ist bis zur Tür, doch. Oh, leck mir Arsch, da muss der Kollege erstmal Die Leute nachholen, wissen ja. sowieso alle schon, dass das dein Feuerzeug ist und du jetzt schon deine dritte Zigarette geraucht hast. Sie hoffen, dass das das Feuerzeug ist, aber in Wirklichkeit weiß keiner. Nein, sie wissen es. Es weiß keiner. Ja, im Übrigen Guck habe mal, ich es der Boot jetzt. geht wieder. Der wer? Der Boot. Who the fuck is Der der Boot. Boot? Du meinst, wenn, dann ist es der Bot. Nein, der Boot. Ja, der Boot. Ja, der Boot. Der Boot. Wie konnte man den noch mal ausstellen? Steuerung Alt entfernen und dann einfach Enter. Ja. Kannst du Alt F4 machen im Chat, da schalte ich dann Also, auch drauf aus. wir wissen, du hast keine Freundin, du bist schwul und hast doch eine Freundin. Oh. Ich habe doch Bist gerade gesagt. verheiratet, Ich habe doch gerade. Ja. geschieden, verwitwet, hast zwei Kinder, hast keine Kinder. Ja, und wegen zweifachen Mordes vorbestraft. Und gehst 30 Tage in den Und geht 30 Tage in den Bauch. Um zu Knast. podcasten. Um den Knastcast aufzunehmen. Ja, genau. Ja. Wobei das auch ein Porncast werden könnte. Wenn ich dann so richtige Frondienste leiste als Zellenneuling, ja, da muss man sich erstmal hocharbeiten in der Knasthierarchie. Aber ich bin bereit, für euch das zu tun, liebe Hörer. Für euch bin ich bereit, ja, einfach alles dabei zu tun. Für euch mache ich das und insbesondere für Markus, weißt du, für dich mache ich das auch sehr gern. Wer ist der Mann und wer ist die Frau? Bei uns beiden. Wenn ich die Haare aufmache und mich sanft im Wind schaukel, meine Bierbrüste ein wenig reibe, dann weiß ich, ich bin's. Irgendwie verliert der Witz ein bisschen am Witz auch, ne? Ja, aber das kennen wir ja. Bist du eigentlich mehr so der aktive oder mehr so der passive Part? Wer was? Ne, generell. Jetzt will der Chat wissen. Mich interessiert das im Scheiß. Ja. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Ja. Worauf kommt's an? Auf den Mann. Uhrzeit, Wetter, auf den Mann. Müsste der Mann bei dir eigentlich auch mehr. Ich mach mir nur so ein Kitarra hier, ne? Hör mal, machst du mir noch so ein Kitarra? Ja, sicher, gerne, ne? Einmal will. War falsch. Ja, der war der Allerbeste. Der war der Allerbeste. War falsch. Ja. So, ich mach mal noch so ein Kitarra hier und in der Zeit erzählst du uns mal, ob du mehr hier so auf den Softie, wie man bei dir sagt, steht, oder mehr so auf den. Boah, leck mir an alle den Arsch. Oder mehr so auf den Draufgänger. Ich werde morgen früh auf gar keinen Fall aufstehen, glaube ich, wenn das so weitergeht hier. Ich glaube, wir machen mal. Hör mal, Guck mal, du hast mir Jule. den German Student hast du mir weggeschnappt. Der wollte sich eigentlich in mich verlieben. Ja. Sag Ich mal. glaube, der weiß noch nicht, was er sich da angelacht hat. Trinkst du eigentlich Alkohol? Nein. Du trinkst keinen Alkohol? Nee. Ja, das ist scheiße. Warum? Ja, Muss ich weil ich mich hätte. dir schön trinken? Nee, ich hätte mir überlegt, dass wir beim nächsten keinen Porncast einfach die ganze Zeit kurze trinken, ja, bis wir dann halt hier irgendwie am Lallen sind. Aber das macht dann ja keinen, wenn du keinen Alkohol trinkst, war das kein Spaß. Aber das wäre ganz toll gewesen. Dann wolltest du dir mal so richtig den Arsch Wobei wegziehen. ich früher ziemlich viel vertragen habe. Eine Sekunde. Ich gucke, ob ich dafür das passende Sound. Habe ich das passende Soundbett für viel vertragen? Da habe ich nichts für. Mir fehlt noch hier. Nee, das. Ah, doch, doch, doch. Big Mac. So, habe ich. Du hast früher viel Alkohol getrunken, willst du mir damit Ja. sagen? Da habe ich immer mit dem Freund von meiner besten Freundin gesoffen. Also nicht von meiner jetzigen besten Freundin, nämlich mit meiner Schulfreundin gesoffen. Ja. Was heißt denn gesoffen, wenn ich fragen darf? Wir haben dann halt getrunken. Was heißt denn So getrunken? Cocktails Ah, ein und Schwanzschwanz. Tequila. Warum jetzt nicht mehr? Warum jetzt abstinent? Nee, ich war meistens diejenige, die gefahren ist. Und wenn ich Auto fahre, dann trinke ich nichts. Also gar nichts. Ja, musste ja hier nicht beim Podcasten. Jule, machen wir beim nächsten. Ma machen wir Nein, uns da ich trinke, schön ich hier. muss. Nein, ach, außerdem finde ich das total bescheuert, ja, sich grundlos zu besaufen. Nee, nicht, ist Tut ja mir nicht leid. grundlos. Die Hörer verlangen das von uns. Bitte, lieber Chat, einmal plus eins für die, die uns nächste Mal mit Kurze hier im Chat haben wollen. Ja, wo wir uns dann gegenseitig so 2 Stunden lang mit Kurze. Bei jedem schlechten Witz, ja, siehst du, der Chat möchte das. Bei jedem schlechten Witz gibt's einen kurzen. Ja, aber du Tja. machst schlechten Witze und nicht ich, deshalb trinke ich doch Danke, nicht, Chat. wenn du einen schlechten Witz machst. Nee, wir beide trinken bei schlechten Witzen. Nee, weil, nee. War das keine Idee? Ich trinke bei meinen schlechten Witzen und du trinkst bei deinen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay, das sehe ich ein. Was trinkst du dann für kurze, wenn ich fragen darf? Orangensaft. Ja, das ist ja echt ganz kurz. Das ist ja wirklich ganz kurz. Oh mein Gott, ich habe Qualm im Auge. Und leck mir an alle Arsch. Das ist so Oh. ekelhaft. Das ist so, oh mein Gott, Mensch, Tiere, Mutationen. Ey, Männer sind so wehleidig. Oh mein Gott, Auge. Im Übrigen ist der. Ich fühle mich ein bisschen wie Van Gogh gerade. Ich trinke auch keinen Wein, ich trinke gar keinen Alkohol. Ich trinke mal vielleicht ein halbes Glas Sekt an Silvester, aber auch nur so halt. Okay, das finde ich ein bisschen komisch. Ja, Möb 424 möchte einen Die Frühstückscast. Möb Der, ja, 424. nein, der. Die Möb 424. Wer weiß denn nur, dass es ein die ist? Ich meine, so langsam kann ich unsere Hörer im Chat hier einordnen. Ich meine, Möb 424 ist eine Die. Habe ich recht? Habe ich recht? Und Blackhead Ja, ist eine Die. so ein Mist, eine Sendung ohne Witz. Ich riech das. Ich riech das von Ja. hier. Ich riech das. Das ist so. Ach Quatsch, weißt du, was ich glaube? Du tust die ganzen Leute hier im Chat anschreiben. Und frag, bist du weh? Ja. Ich habe einfach nur. Ja, ich habe so ein Guck mal, wie Skript, viele im ne? Chat online sind. Boah. Ich zeige mal kurz mein Skript. Hallo Chat. Guck mal, ey, wie viele im Chat sind. Also aktiv im Chat sind, nicht nur da irgendwie als Ja, das ist schon ein bisschen Reisende. hier so. Das ist mein Skript, B2W. Ja, und dann kommt halt Ja. zurück hier, ja. Und dann schreibe ich halt Tits. Und dann kommen halt meistens die Fotos zurück. Die dicken Fotos, doch. Boah. Ja, das machst du nämlich wie immer. Weißt du, das ist nämlich so der. Wie immer. Ja, so ist Darf es. ich das Wie immer. erzählen mit den DMs an deine neue Follower? Ich schreibe meinen neuen Followern einfach nur: Hallo, warum folgst du mir? Genau. Und Ja, so weil wie mich du das deine interessiert. neuen Follower fragst, warum folgst du mir, wirst du wahrscheinlich alle fragen, bist du W oder M? Bist du W oder M? Bist du Single oder vergeben? Ja, genau. Ich schicke immer so einen Homo oder Fragebogen mit. hetero? Ja, ich schicke so einen Fragebogen mit. Wollen wir uns treffen? Ja, nein, vielleicht. Ja, ich habe so einen Fragebogen. Der wird dann abgearbeitet. Und der kommt dann hier in meine. Wie hoch ist dein IQ? Ja, auch. Und bei mir geht es auch so um, da wird halt der Kitzler gemessen, auch, ja? Und danach gehe ich dann auch. Ja? Ich mag Frauen mit kleinen Kitzler. Warte, warte, Triffst warte, ich gebe mir selbst, ich gebe mir selbst. Sekunde. Sekunde, ich sehe es ein, ich gebe mir selbst. Ja, aber wenn du keine Freundin hast, warum hast du denn du da keine Freundin? Weil alle, die ich anschreibe, sind M und schreiben mir dann zurück, bist du vielleicht W? Ach, dir schreiben nur Männer. Ja, wir schreiben nur Männer. Das Problem ist, Du siehst ja auch aus wie eine Frau. ich habe auch eigentlich gar kein Problem mit Männern. Um mal ehrlich zu sein. Eigentlich sind Männer für mich auch die besseren Frauen. Ja. Ich mag Männer mit dunklen Haaren. Ja, also finde ich total geil. Ich mag aber auch Männer mit kurzen blonden Haaren. Ich kann mich da nicht so ganz entscheiden. Eins von beiden finde ich total geil. Ich klicke jetzt mal auf dieses Bild hier. Ja, nee, das ist aber die. Ah, das ist die linke Hand. Ja, das passt. Ja, das ist die linke. Die linke ist die beste. Ja, die Linke ist die beste, Ja. danke. Ja, nee, die linke ist wirklich, dann ist das so, als wenn das irgendwer ganz anders. Ja, das stimmt. Links ist echt super. Ja, links ist total. Da fahre ich drauf ab. Wobei, ich mag auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Haben Ist deine das. Hände Namen? Ja. Silly und Kone. Manchmal auch Jenna und Bush. Ich variiere dazwischen, je nachdem, in Gina und welche. Wild. Nee, nee, nee, die finde ich. Nein, nein, nein, Links, also du die bist finde ich. Linkshänder. Nein, ich bin Rechtshänder, aber das ist es ja. Ich bin Rechtshänder und deswegen, manchmal, es gibt zwei Varianten. Also entweder setze ich mich auf meine rechte Hand, bis sie eingeschlafen ist, und dann geht das ab wie mit ohne hier so. Ja? Und manchmal nehme ich auch einfach die linke, weil erstens, die kommt von Herzen und zweitens, das ist schon nicht schlecht. Aha. Dafür gebe Snowy ich mir geht jetzt ins keinen. Bett. Gute Nacht, Snowy. Snowy, mach's gut, ne? Du weißt ja. Es gibt zwei Sachen, die ich dir auf dem Weg noch mitgeben möchte, bevor du gehst. Erstens, Mädchen sind böse. Und zweitens, nichts, aber auch gar nichts kann deine Hand ersetzen. Florian, macht's gut. bist so ein Lügner. Nichts auf der Welt kann deine Hand ersetzen. Lass dir Glaub nichts ihm erzählen. ja kein Wort. Egal, es gibt nichts Besseres als deine Hand. Es gibt nichts Besseres, Nori, glaub mir das. Glaub mir das. Nur Und weil du noch wenn du keine mal anderen Bedarf hast. Erfahrungen hast Zum Beispiel, oder wenn du die Bedarf. bisherigen Erfahrungen vielleicht nicht genug befriedigt haben, brauchst du jetzt hier den keinen Scheiß dem Snowy erzählen. Nur wenn du Bedarf hast, ne? Bei Skype, adde mich einfach. Ja? Nur wenn du einen kleinen Kitzler hast. Beweisfoto bitte an Ja, kitzler@möb.org. genau, kitzler@möb.org, das ist so, die kriegt dann auch nur ausschließlich ich. Guck mal, die Snowy, die Ex vom Snowy, die war besser als seine Hand. So, ich glaube, du kennst meine Hand nicht. Snowy, Alter. Du kennst Als vor allem deine nicht. Du kennst vor allem meine linke Hand nicht. Ja? Die kommt nicht nur von Herzen. Ja? Vielleicht solltest du dich mal mit Snowy treffen, damit er dann deine Hand mal spürt. Wir, Snowy und ich, arbeiten schon lange, lange, lange an einem Treffen. Ja? Und Snowy, ich verabschiede einfach den Snowy mit einem. Mit einem. Von der Pornolocke ist der Kitzler auch klein. Das ist richtig. Super klein oder klein müssen die sein. Sehr schön gemacht. Weißt du, Snowy? Es ist so. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was eine Hand ersetzen kann. Eine Hand ist mehr so wie vier Fäuste und kein Halleluja. Es ist irgendwie vom Mittelfinger bis zum Damm, bis hoch zum Schaft und wieder zurück. Snowy, gute Nacht. Mach's gut. Denk an uns. Wann treffen wir uns eigentlich, Schatzi? Wer? Wir beide uns. Ja? Weißt du, lass mich so sagen. Wenn die Hölle zufriert und der Teufel Schlitten fährt, ja, und wenn das Meer sich blutrot färbt und die Erben des Dritten Reichs wieder mächtiger werden, dann, ja, dann ist unsere Zeit gekommen und vier Reiter stehen bereit. Dann. Ach, jetzt tu doch mal nicht so. ja, nee, ich Ich tue will nicht die nur so. Hand testen. Ja, Oder ist die ganz nur bei ehrlich, Männern gut? nee, ich lasse mir da beide abhacken, lieber vorher. Also ich lasse mir beide Hände lieber abhacken und ich esse meine beiden abgehackten Hände lieber, bevor ich das tue. Ja? Eine lasse ich mir auch gerne in den Arsch schieben und eine esse ich. Dann ist kein Problem. Esse ich. Ach, du kannst es ruhig öffentlich zugeben. Ja, genau, bevor. Ja, wahrscheinlich, Jule. Wahrscheinlich, Jule. Wahrscheinlich. Warum soll ich niemals? Du kannst unseren Hörern, uns Hörern doch nicht die Illusion nehmen, Jule. Das stimmt. Jule, du bist ja, das ist ja, Ich wollte du mich hast doch ja nicht mit die. den Hörern treffen, ich wollte doch deine Hand ausprobieren. Nee, ja. Also hier, guck mal, du preist die hier so hoch an, ja? Ey, nimm mir mal einen Schnaps, ne? Dann nehme ich noch so ein. So ein Und dann bin ich noch so, also noch einen davon, ja? Ja, genau, da fahren wir nach. Jule, da fahren wir schön nach Hamburg, ne? Und da packe ich dich da in den Glaskasten und ich filme das dann einfach. Na, da kannst du in dem Glaskasten schlafen Nee, wir und haben ich gesagt, du filme. bist die Deko. Ich bin dann auch gerne die Deko, Im solange du außerhalb Aquarium und bist. so. Das ist kein Problem. Diese Vorstellung. Solange du außerhalb des Glaskasten bist, ne? Entweder ich draußen oder du draußen, ist das überhaupt kein Problem. Das ist kein Thema. Ach, guck, jetzt sind wir wieder beim Nerd, der Angst vor Frauen hat. Ich habe nicht Angst vor Frauen, ich habe Angst Ja. vor Frauen wie dir. Ach, willst du sagen, du hast schon andere getroffen, nur du triffst mich nicht? Naja, ganz ehrlich, bevor ich dich treffen würde, da müsste wirklich einiges passieren. Also ich glaube sogar, ich behaupte einfach, an dem Tag, wo wir beide uns treffen, ja, ist das kein gutes Zeichen. Dann gerät wahrscheinlich einer der Elefanten, der die Welt im Gleichgewicht hält, wird dann wahrscheinlich sterben. Und das hat Auswirkungen auf alles. Und dagegen ist Fukushima ein Kinderfeuerwerk. Ein Tischfeuerwerk ist dagegen Fukushima. Hör jetzt auf damit, doch! Ich nehme mir das sehr zu Herzen, dass du alle anderen treffen würdest, nur nicht mich. Du musst mich echt lieben. Ja. Wer ist denn Leonora Lana? Leonora Lana schrieb gerade bei Twitter: Riot Burns. You made my day. Okay. Sure. I try to do it. Rem geht auch schlafen. Rem hat heute geschrieben, dass der ein Gesetzbuch hat mit 200 plus Gesetzen, aber die meisten sind Platzhalter. Noch kommen. Platzhalter. Platzhalter. Ja. Da steht dann also so. Er kann ja anderen nicht so ein dünnes Gesetzbuch vorlegen. Nee, klar, Platzhalter. Bitte Text hier einfügen, steht da. Ja. Dann hat er gesagt, er erträgt uns nur mit Drogen. Ja, ist richtig. Aber der Rem hat recht. Als dich. Der Rem hat recht. Boah, leg mir mal, ich muss morgen früh aufstehen, um Ja, aber du weißt, weißt du nicht, wer Lana Dingsbums ist? Nee, ehrlich gesagt gerade nicht, ne. Ja, dann denk mal nach. Oh, das werde ich bei Gelegenheit. Vielleicht heißt auch deine linke Hand so. Meine linke Hand heißt nicht Lana, meine linke Hand heißt Lara. Mit Nachnamen heißt sie Croft. Because I'm a nerd. So, Lana I named... Del Rey finde ich voll toll. Wen findest du voll toll? Lana Del Rey. Kennst du auch wieder nicht. Der ist doch... Der lebt doch hinterm Mond. So, anderer Ring C. Oh. Der war auch weit. Ich glaube, du kennst die Lana, glaube ich, ziemlich gut. Überhaupt nicht. Echt nicht? Nee. Aha. Nee. Nee. Nö. Nee. Nö, nö. Nö, nö, nö. Haben wir noch irgendwas? Was war denn die Entscheidung eigentlich? Wie haben die denn die zwei Kinder verkraftet? Was? Ich wollte immer noch eine Legende bilden und so. Damit wir die Zuhörer wegkriegen davon, dass du keine Freundin hast oder eine Freundin oder den Markus liebst, wollte ich jetzt noch die vierte Geschichte spinnen. Aber nein. Hallo? Ich habe gerade was für mein Soundboard hier mir gerade angeschaut. Wo ist eigentlich der Fail im Deep? Boah, ich hab schon richtig einen in der Tüte, do. Boah, leck mich einer am Kranz. Du hast ja, genau, ja, weil ich einen in der Tüte hab. Boah, leck mich einer am Arsch. Hab ich einen schon hier so, aua, so ganz langsam werde ich redselig. So ganz langsam könnte man mich jetzt Dinge fragen, die ich sonst nicht beantworten würde. Soll ich? Ja, frag mal. Frag mal. Naja, wenn du jetzt die Leute mal per DM anschreibst und sie nach ihrem Geschlecht fragst und nach ihrem Kitzler, wie stehen denn dann die Chancen, dass du dich dann mit den besten Kitzlern triffst? Das ist ja schlecht, weil da ich hochgradig paranoid bin, ich bin wirklich hochgradig paranoid. Ach! Echt? Das muss ich aber auch sein. Ich glaube, wenn ich das nicht wäre, also wenn ich nicht hochgradig paranoid wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon entweder tot oder irgendwo in Schweden in Scientology-Gefangenschaft oder so. Weil was viele vielleicht nicht wissen, ja? Aber vielleicht mal so für die geneigten Hörer gerade. Scientology verschleppt Leute wirklich nach Schweden in deren Bootcamps und inhaftiert die dort. Das ist auch eigentlich schon fast kein Witz mehr. Das ist schon richtig hardcore. Und wenn ich irgendwann mal, dafür brauche ich noch einen Code. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal 1100, das machen wir jetzt fest, 1100 tweete und ihr danach nichts mehr von mir hört, dann heißt das, dass Scientology mich von der Sea Org nach Schweden hat verschleppen lassen. Ja? Und also warum sollten sie das machen? Weil ich, also ich weiß ja, dass ich unterm, nicht Free Person, wie heißt denn dieser Bist du paranoid oder hast du nur Angst, dass Jule einen zweiten Account bei Twitter hat? Jule hat auch einen dritten Account bei Twitter. Die hat so viele Accounts bei Twitter, dass jetzt. ich bin jetzt gerade überlegen. Also ich habe keinen zweiten Account bei Twitter. Andere haben den. Ich kann mir das einfach nicht merken. Scientology Free. Es heißt nicht Free Person. Wie heißt es denn? Chat, hilf mir. Es heißt nicht Free Person. Wie heißt es denn? Auf Deutsch ist es Unperson, aber Unperson. Wie heißt es denn nochmal? Oh, leck mich an einem Arsch. Mitglieder für Was hast du dort Unperson. getrunken? Ich habe eigentlich nur ein Bier getrunken und den Kitara. Aber der Kitara, boah, der scheppert. Boah, ohne Scheiß, ich merke das immer, wenn mir so ein bisschen der Arsch einschläft, vor allem so in der Mitte, ne? Da merke ich richtig, dass das richtig hier so. Boah. Weißt du, was ich lustig finde? Dass du bei Leonara noch nachdenken musst, wer das ist. Ja, ich weiß es gerade nicht. Tut mir leid. Das könnte wahrscheinlich an den Unmengen von Gitarra gerade liegen. Ja. Ach ja. Was war denn das für ein Geräusch? Das war so ein. Also wenn er uns umkippt, ist mir das egal, wir hören es nur scheppern. Buh. Ja, ich weiß, es ist nicht Free Person, es ist Chat, hilf mir. Wie heißt Fair Game? Whee-hee! Genau. So, und ich weiß genau, dass ich War bei doch ein Scientology. Film. Nein, das war ein anderer Film. Das war Wargame oder so. Ich weiß auf jeden Fall, dass Ah, ich das bei ist auch Scientology. Fair Game. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei Scientology auf der Fair Game-Liste stehe. Das weiß ich. Weil ich Was ist habe das? ein. Weil ich. Kennst du die Geschichte nicht? Welche? Habe ich dir nicht erzählt? Welche? Okay, kurz nachdem ich den Toddialog bei Scientology gemacht habe, kurz Zeit später, ich glaube so knapp einen Monat später. Boah, ich sollte vielleicht einfach nicht so viel trinken, da will ich ja sowas nicht erzählen vielleicht. Kurz nachdem ich dann den Oder willst du Toddialog es bei mir Scientology. privat erzählen? Nee, ich erzähl's einfach so, das ist okay, da kann ich alle mitleben, das ist okay. Ich kann Nicht, das dass ich wirklich. morgen angerufen werde und sage, du hast zugelassen, dass ich jeden Scheiß erzählt habe. Nein, Quatsch, nein, nein, nein. Ja, aber Ich dann können wir ja gucken. kann das doch kontrollieren, weißt du? Das geht gerade oder so. Und ja, kurz nachdem ich den gemacht habe und man hat mir ja eine Identität geliehen dafür und die ist ja immer noch geliehen. Ich habe eine geliehene Identität. Und Geklaut. kurz, nee, geliehen, wirklich geliehen, in Absprache geliehen. Und kurze Zeit Du hast später den habe anderen ich. in der Gefahr gebracht. Das ist Okay, das weiter. Geräusch, wenn ich grün anlaufe, mir die Jetzt Sachen vom Leib Hulk! kratzen. Hulk! Genau. Okay, mach, Mann, Hulky Baby. Ja. Schnaps kannst du gar nicht trinken. So viel gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ja, kurz nachdem ich den Toddialog fertig gemacht habe, und die Person mit der geliehenen Identität, und es war auch geliehen, hat dann Post bekommen, und zwar ein Brief in seinem Briefkasten, wo halt im Sinngemäßen drin stand, dass Scientology mich als Free Person und als in der Fair Game Policy behandeln wird, also die Person, die halt die Identität gestellt hat, wo eigentlich durch die Blume drin steht, also für mich persönlich sind das Morddrohungen, was anderes ist es nicht. Ja? Es steht halt sinngemäß drin, dass die Existenz auf Erden von mir vernichten werden und alles, was überbleibt, bis ins Jenseits hinaus. So steht's da. Und deswegen muss ich da halt besonders aufpassen, weil ich genau weiß, dass sie ein bisschen krank sind. Ich hatte auch ein Erlebnis, als ich mich in Berlin mit Holgi getroffen habe. Ich habe ja getweetet aus Berlin die ganze Zeit. Oh, ich meine, es kann Zufall sein, aber ich glaube, es war kein Zufall, weil als ich in Berlin stand, in Kreuzberg, da war ein Auto und da drin saß jemand mit einer roten Jacke und man kann mich für paranoid halten, aber, der Typ, der da drin saß, der hat die ganze Zeit da gestanden. Er wirklich die ganze Zeit. Und als ich hochgelaufen bin in die Straße, um zu gucken, was er macht, ist er kurze Zeit später, als ich um die Ecke da gegangen bin an der Straße, ist er da auch reingebogen. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen, dann ist er weggefahren. Ich meine, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Und in Summe betrachtet, glaube ich ganz einfach, dass die OSA ein maßgebliches Interesse hat, weil, was vielleicht einige nicht wissen, und das ist ja auch so den Fallback, den ich dabei habe, ich habe natürlich einen dritten Toddialog mit einem Audio-Leak, den ich bisher nicht veröffentlicht habe, aus dem Grund eben, weil das das Einzige ist, was ich habe, wo ich sagen kann, okay, wenn ich das jetzt veröffentliche, dann ist mein Mittel weg. Und man mag mich hochgradig paranoid nennen, Aber ich weiß ja, was ich zugestellt bekommen habe. Beziehungsweise nicht ich, sondern die Person, die für die Identität gehaftet hat. Für die Identität gehaftet hat. Für die Identität gehaftet hat. Für die Identität gehaftet hat. Gehaftet hat. Für die Identität gehaftet hat. Jetzt Gehaftet ist hat. die Für die Platte hängen geblieben. gehaftet hat. Gehaftet hat. Gehaftet hat. Gehaftet hat. Eine Sekunde bitte. Ich glaube, du musst wieder in die Steckdose aufladen. Tordialog-Folge Nummer 13. Heute mit Jule. Hallo Jule. Hallo Rio. Jule, du bist ja öfters im Internet unterwegs als Nicht-Camp-Jule und du distanzierst dich ja auch maßgeblich von der Occupy-Bewegung bzw. von dem Camp in Frankfurt. Jule, ich möchte nicht so viel erzählen. Warum genau tust du das? Tja, wenn ich das wüsste. Es ist Ist mir immer noch das ein Rätsel. liegt es daran, ich habe gehört, es geht ja dieser Mythos um mit der Hütte. Ja. Fühlst du dich der Hütte maßgeblich verbunden eigentlich? Nein, aber als ich da war, das war ganz komisch. Die Hütte stand da auf diesem Hügel und irgendwas Inneres. Ich kann es nicht so leicht erklären, aber irgendwas zog mich hin zu dieser Hütte. Ja, okay, ich verstehe. War das mehr so etwas, wo du sagen würdest, oder war es mehr so etwas, wo du sagen würdest, Hast du da jetzt was eingespielt, was ich hätte hören sollen, aber nicht höre? es war Reiß die Hütte ab, ja. Aha. Nein, es war so ein wohlig roter Schauer, der Ja. durch mich durchging. Und das war ein ganz komisches Gefühl, aber das tat voll gut. Und es zog mich halt zu dieser Hütte und ich musste sie anfassen und ich musste sie streicheln. Und ich konnte mir das nicht erklären, aber dann, als mich irgendein Campbewohner dann fragte, was ich da mache, und ich sagte, die Hütte, die Hütte, hat er mir erklärt, dass es die Hütte der Linken ist. Dass es eine Protest Hütte ist. Und dann habe ich gespürt, wie Marx durch mich durchfließt und mich mit dem Kapital und so beflutete. Ist das so, dass in dir in diesem Moment eine gewisse, ein Himmel erwachte, ja, mit den Farben Scharlachrot und die einzige Sprache, die es für dich sprach, war ein einziger Name und ihr Name lautet Wagenknecht? Nein, Luxemburg. Wenn schon, denn Luxemburg, schon. Luxemburg, Luxemburg. Luxemburg jetzt in der Nähe von Belgien Nein, oder Rosa, du Depp. Rosa, Also Rosa. echt. Rosa, wie Du tust immer Daniels so Einhorn. schlau, ja, aber die fundamentalen Sachen hast du einfach nicht drauf. Regne bitte mal ein bisschen Allgemeinwissen im Ruhrpott auf den Rio. Wenn der, ja, Es nee, war wenn die der. Rosa, Es war die Rosa. Luxemburg, R Luxemburg. die mir mit Reiche dem Hügel Marx in meinem bekannt. Kopf einfach ganz Marx. neue Welten eröffnete. Marx, Marx, Marx. Ich kann mich noch an Und ich Zeit erinnern, konnte da hieß meine es Hand nicht Marx. von der Hütte nehmen. Nee, heute heißt es auch Euro. Früher hieß es Wie Euro. Marx. Oh Mann. Eine Sekunde bitte. Ich gebe mir dafür. Gibt es eigentlich Frauen, die tatsächlich darauf stehen, dass du so scheiß Witze machst? Oder verstehen die die Witze nicht? Hallo? Seltsam. Was denn? Guck mal, der Weißt Talk du, sagt auch, der war schlecht. ja, der Talk, der Chat wurde zu einem Talk, als an einem gewissen Abend, an einem Freitagmorgen, der Chat zum Talk wurde. Wer ist denn der Talk? Es gibt keinen Talk im Chat. Natürlich gibt es einen Talk im Chat. Gibt's gar nicht. Es gibt. Klar. Nein, es gibt nur einen Chat im Chat. Nein, es gibt einen Talk. Wo legt mir am Arsch? Tork. T-O. Ach ja, da Tatsache. Talk. Ja. Der war echt schlecht, Oh oder? Mann. Erstickt nicht. Boah, ist das ein Zeug doch. Reagieren Frauen oder Männer, je nachdem, mit wem du da gerade anwandeln willst, sehr positiv auf deine schlechten Witze oder gehen die eigentlich mit dir nur aus, weil die Erbarmen mit dir haben? Es wäre so die Mitleidsmasche, die ich da Ja. führe. Es geht so darauf zurück auf dem alten Philosophen, ein holländischer Philosoph, und der hieß Michlacht. Und er hat immer Folgendes gesagt: Wenn du nicht jemanden überzeugen kannst, dann ist er auch nicht dein Freund. Und darauf geht es halt zurück. Und ich entsinne mich immer wieder gerne zurück an seine Worte. Es war ein alter Holländer. Und ich saß irgendwann mal bei ihm an der Theke und da sagte er zu mir: Rio, du weißt doch, manchmal versprichst du bei den Bären und manchmal werden wir von Das ist Bären aber jetzt ein versprochen. Schweizer und kein Niederländer mehr. Das ist richtig. Er hatte einen gewissen Einschlag von der Schweiz, Bern. Und er hieß auch mit Vornamen Bern. Und es ist ganz interessant, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Haben wir zusammen Rekra schwarze Kräuterzucker zusammen geknuspert. Und er hat mir da auch was ganz Interessantes auf den Weg gegeben an der Stelle. Und es verfolgt mich ja nicht immer noch. Und zwar hat er gesagt: Wenn du es auspacken kannst, dann ist das rausgepackt. Ich habe gesagt: Ja, Bern, du hast recht. Wenn es ausgepackt ist, ist es ausgepackt. Und er sagte: Zahnpasta geht auch nie wieder zurück in der Tube. Und ich sagte: Ja, Bär, deine Weisheiten sind irgendwie. Ja, und dann hat er irgendwann halt gesagt: Ach, ich wohne ja vom Berg, wenn er mir das Wiese wirst, kannst du hochkommen. Und ich habe gesagt: Was? Er hat gesagt: Auf den Berg. Ich habe gesagt: Was? Und er auf den Berg. Er hat gesagt: Was? Er hat gesagt: WM. Ich habe gesagt: Wer? Ich habe gesagt: Wer? Ich habe gesagt: Wer? Ja, so ging es halt weiter. Das ist ein bisschen so wie dieses Rainer Helge-Spiel. Kennst du das Rainer Helge-Spiel? Nee. Ja, Helge, ja, Reinhold, ja, Helge, ja, Reinhold. Kennst du das nicht? Nee. Ist von Helge Schneider. Ist ein Hörspiel. Helge Schneider und Reinhold Messner, wo die zusammen auf den Berg wollen. Und dann das Helge-Reinhold-Spiel spielen. Ja, Helge, ja, Reinhold. Ja, Helge, ja, Reinhold. Das geht dann die ganze Zeit so. Das ist ziemlich wichtig. Wichtig. Das ist ziemlich wichtig. Ziemlich wichtig. Gehst du eher mit Frauen aus, die die Witze verstehen, die du machst, oder die sie nicht verstehen? Ich gehe eher mit Frauen aus, die überhaupt gar keine Witze von mir verstehen. Weil das Problem ist, ich habe ja nie live mein Drama-Button. Und es ist halt immer doof, wenn ich halt einen Witz mache und danach dann irgendwie. Wenn ich das machen muss, ist das ein bisschen doof und. Oh, ich glaube, ich habe dich, glaube Oh, ich, gerade bei oh. deinem Ja, Markus verraten. okay. Dafür habe ich das. Das ist kein Problem. Weißt du, Markus, ich würde nie mit anderen Frauen ausgehen. Im Gegenteil. Zwischen uns ist ein starkes Band. Du bist wie tausend Sonnen, die so hell scheinen. Und vergiss nicht, als deine Haut meine Haut berührt hat, da wusste ich muss keine Angst mehr haben. Du bist der Schein, der mich auf allen Wegen führt. Bei der Probe manchmal. Und dann schauen alle. Und ich bin dann so peinlich berührt und ich weiß dann nie, was ich sagen soll. Dann kann ich einfach nur Ups sagen. Mann, du bist so putzig manchmal. Nee, eigentlich nicht. Das ist echt peinlich. Das passiert mir auch stets und ständig. Explopop haben wir auch schon vertrieben. Gute Nacht, Jawohl. Explopop. So, wir zählen jetzt runter. Wir haben eine unbestimmte Zahl und wir zählen jetzt runter. Also wir haben noch ein bisschen was vor der Brust. Aber wir schaffen die. Wir schaffen die. Wir ziehen das länger durch als die. Wir haben mehr Sitzfleisch. Ah, Explobop hat morgen Schule. Ja, lern hab ich, schön. Habe ich eigentlich erzählt, als ich mal, was war denn das, total besoffen von meiner Firmenfeier wiederkam und wir telefoniert haben, da bin ich ja in per Anhalter gefahren und bin halt, das war das Allerbeste. Das war so ein, wie heißt denn der Mercedes? Ein T5 ist das, glaube ich, oder so. Also so ein Minibus von Mercedes. Und ich bin halt eingestiegen und wir haben telefoniert. Und ich habe gedacht, da wäre ein Sitzplatz. Aber ich habe mich volles Fund auf die Stufe halt draufgeschmissen. Aber wir haben trotzdem weiter telefoniert. Und der hat mich dann weitergefahren. Und ich glaube, das Level habe ich jetzt gerade. Ich habe gerade so das T5-Level. Ich bin Ja, auf gerade so, T5. wir drücken übrigens Explobob alle Daumen für seine Mathearbeit morgen. Also ich nicht, ich hoffe, der verkackt. Also echt. Bist schon wieder. Irgendwie, ja, Ich habe musst du unsere Koordinationsschwierigkeiten. Zuhörer hassen. Nein, nein, nein, im Gegenteil. Ohne unsere Zuhörer wären wir nichts. Du bist wie ein Politiker. Nein, ich bin mehr so wie ein Podcaster. Ich glaube, wenn ich noch einen Kitara trinke, dann fange ich hier gleich an, schmutzige Lieder zu singen oder so. Auf dem Tisch, nackt. Immer Und dann mache diese ich den. Hörerbeschimpfung, das ist echt schlimm. Ich glaube, dann mache ich auch den Elefant oder so. Kennst du den Elefant? Nee, mach mal. Nee, ich beschreibe ihn dir. Nee, mach mal. Nee, ich beschreibe ihn dir, ist einfacher. Jeanshose, ja. Hände in der Hosentaschen. Hosentaschen nach außen krempeln. Nach außen krempeln, ja. Reißverschluss auf und den Lachs raushängen lassen. Das ist der Elefant. Ich gebe mir selbst. Sekunde. Tut mir Ist leid. eigentlich der Black Hat der Thomas Drill oder ist es ein anderer? Guck mal, ich bin mittlerweile netter als du, aber ich habe auch weniger gesoffen als du. Das, Das könnte daran liegen, ja. Guten Nacht, Explobob. Für die, die noch nicht mitbekommen haben, was Kitara ist, das ist das. Das ist ein kleiner. Hui. Ich glaube, ich besauf mich das mal komplett. Wenn der Lachs raushängt, hat man einen Elefanten. Na, du musst halt die Das kommt halt auch Hosentaschen. auf den Lachs drauf an. Na. Die Hosentaschen nach außen krempeln. Dann hast du die Ohren links und rechts, die weißen. Ja? So. Und dann machst du halt den Reißverschluss auf und lässt halt schön den Lachs mal so ein bisschen baumeln. Dann hast du halt einen Elefant. Und je nach Veranlagung des Ja, aber muss Gemächts. ich den Lachs nicht aus der Hose raus, also aus dem Reißverschluss raus? Ja, sehr. Aber das setzt sie ja voraus, oder? Aber immer erzählt, Das wie ich mit musst du dem auch raus Auge am sagen. Moment, Reißverschluss hängen jetzt, geblieben bin. irgendeiner von unseren Zuhörern stellt sich jetzt hin, macht die Hosentaschen raus, macht den Reißverschluss runter und behält den drinnen und dann ist es ja gar kein Elefant. Nee, dann ist es ein Elefant ohne Rüssel. Ja, du Ohne musst es schon Rüssel. ausführlicher erklären. Ja, aber das setze ich ja voraus. Liebe Hörer, wenn ihr den Elefant machen wollt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, bitte Hosentaschen nach außen krempeln, Jetzt wissen wir auch, warum du Reißverschluss. 30 Tage in den Knast musst. Ja, das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich habe mich Du nämlich hast den Lachs einer. gezeigt. Ja, ich habe mich einem Gymnasium genähert und habe gesagt: Ich bin der Elefant. Ich bin es. Ihr könnt mich auch Dumbo nennen, do. Ja, Nee. deswegen. Benjamin. Doch. Ja, oder Benjamin? Klappt nicht so gut. Da habe ich nicht so die Synchronstimme für. Ich trinke nie wieder mit dir Kit. Ups. Ich trinke nie wieder mit dir Kitara. Ich bekomme schon so Warum denn? langsam Warum denn? Koordinationsschwierigkeiten. Was habe ich denn damit jetzt zu tun? Du hast mich abgefüllt hier. Das ist überhaupt gar nicht Du hast mich Und ich abgefüllt. bin Du doch hast total gesagt. nett. Ich könnte dich jetzt total ausnutzen, ja, und aus dir irgendwelche Informationen ziehen, ja, Nee. die. Doch. Das klappt, glaube ich, nicht. Warum nicht? Das klappt, glaube ich, nicht. Schau dir hin, do. Hindo. Ist ja auch mehr so Dalai Lama, ne? Hindo. Der nächste geht schlafen. Ja, okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir kriegen die alle down, Das ist komplett bis zum Cockleks. letzten. Was soll das heißen? Wie heißt denn Cockleks. Cock? Ja, Cock. Coxehammer. Ach, Wusstest du, Kodex. dass Cock auf Türkisch riechen heißt? Irgendwie schließt sich der Kreis, oder? Riechst du gut? Das weiß ich nicht. Zumindest hat sich noch keiner beschwert. Wie heißt denn der C neben dem Ring C? Ringzeh? Ja. Wie heißt Hast der du C neben dem Ring? Ringe an den Ich habe Zehen? Ringe überall. Ich habe Ringe überall. So. Ich habe so ein richtiges Gebamsel. Ringzeh. Mittelzeh. Kleiner Gut. Zeh. Ja, ne, nein, das ist der da. Nein. Neben zwischen Ringzeh und kleiner Zeh. Glaube ich. Muss mal kurz gucken. Zwischen Ringzeh und kleiner Zeh gibt's. Nee, stimmt, ist kleiner Zeh. Dann Also ist jetzt nee, der kleine Zeh dran. wenn du sechs Zehen hast. Ja, es ist richtig, kleiner Zeh. Da ist der jetzt dran gewesen. Da. Ja, der Rio hat echt Ringe an den Zehen. Ich habe überall Ringe. Ich habe unglaublich, so unglaublich viele Ringe überall. Das kann sich ja keiner vorstellen. Man nennt mich ja auch Ringe Ding Ding Ding Dong. Ring Ding Dong. Ring Oh Ding Ding Mann. Ding Dong. Oh yeah. Oh, da hätte ich den. Puh, wenn ich das noch schaffe, so von der Koordination. Ui, ui, ui, ui, ui. Wo ist er denn? Er ist weg. Oh, da. Yo, yo. Ring-a-ding. Ring-a-ding-ding-ding-dong, ja. Puh, Hast du haben einen wir geschafft. Penisring? Ein? Wie viel Ich hast du glaube, denn? also mit einem würde er sich langweilen. Ich würde mal so schätzen. Ich weiß es nicht, ich habe schon lange nicht mehr Jetzt runtergeguckt, ist die aber. Frage, hast du mehrere Penisse oder mehrere Mehrere Ringe. Ringe? Mehrere Ringe. Also insgesamt habe Also ich so mehrere Ringe mein. auf einem Penis. Ja. Es ist so ein bisschen so wie, kennst du das Spiel hier, dieses, wo man die Ringe werfen muss auf diese Stange? Oder kennst du diese afrikanischen Frauen, die Ringe um den Hals haben? Ja. Ja, so ist das bei Ich habe meinem. übrigens deinen Penis in den Mund genommen. Ja, du hast das Wort in den Mund genommen, aber Nee, glaube da steht, mir. Jule hat Rios Penis in den Mund genommen. Ja, Es war weißt mir du? eine Freude, Schatzi. Ja, weißt du, es ist so. Allerspätestens dann wüsste ich, dass ich nicht nur zu Asche zerfallen würde, sondern auch das Universum sich in einem unendlich großen Knall zusammenziehen würde, wieder neu verdichtet, ein neuer Urknall und alles beginnt von vorn. Von vorn. Es beginnt Vorn. von vorn. Von Und vorn. wieder zurück. Von vorn. Und Von wieder vorn. zurück. Von vorn. Alex, ich erinnere mich sehr gut daran. Es war ein unbeschreiblich und unvergessliches Erlebnis. Ich habe keine Ahnung, wo Gesichtskirmes ist. Hast du heute Gesichtskirmes schon gesehen? Ja, heute Morgen habe ich die kurz gesehen und ja, heute Morgen habe ich sie kurz gesehen. Wie? Wo? Im Chat. Ach, ich dachte, du hättest dich mit ihr getroffen. Ja, genau, weil ich ja stets und ständig mich mit irgendwelchen Gesichtskirmessen treffe. Gesichtskirmes und Botox-Desaster. Das sind so meine beiden Steckenpferde. Ja. Ich sage immer, je schiefer die Fresse, desto kleiner der Kissle. Glaube, du knisterst. Mach nochmal. Ja, sehr gut. Du knisterst. Ach, also sie war schon, die war bei Avantgarde dabei. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Sie will mit uns im Chat nichts mehr zu tun haben. Ist Wer? abgemacht. Wer? Wer? Wer? Wer? Wer? Gesichtskirmes. Woher kommt eigentlich das Knistern? Das ist die Stimmung in der Luft zwischen dem Rio und mir. Ja, wahrscheinlich. Oder es Da ist einfach nur ein knistert's Audio-Fail. unheimlich. Audio-Fail. Und da sage ich halt einfach nur. Hast du jetzt gesagt? Ich habe Jule gesagt. Guck mal, da gibt es eine neue Jule. Bist du das Der nicht? Vanitas ist eine Julp. Bist du das nicht? Nein. Wie kann man denn da einen Nickname hijacken? Keine Ahnung. Du bist doch Julp83. Hat aber jemand gemacht? Ja, es geht aber nur kurzzeitig. Ich glaube, die hat mit einem kleinen Buchstaben gemacht. Tschö. Ach, warum kickst du denn jetzt den Vanitas? Weil ich halt ungerne Leute da habe, die genauso heißen wie diejenigen, die da sind. Das verleitet immer zu so ungewissen Irritationen. Warum? Jeder hat mitbekommen, dass sich Vanitas umgenannt hat in Julp. Ich habe das nicht gesehen. Ja, weil du einfach betrunken bist. Noch nicht. Noch nicht ganz. Guck mal, der Rem ist wieder da. Der Rem wollte doch eigentlich ins Bett, oder nicht? Ja, Gesichtskirmes ist nur sie, das weiß ich. Ja, das ist richtig. Schmeißen wir jetzt eigentlich alle raus, die Möb am Anfang haben? Ne, ich glaube, wir schmeißen jetzt alle raus, einfach außer uns, ne? Und dann haben wir es endlich geschafft. Ach, nee, du, weil du immer unseren Chat hier vergraulen Na, willst. mein Ziel war ja, irgendwie hier zum absoluten Countdown zu kommen, aber das haut nicht hin. Das klappt einfach nicht. Okay, wieder eine Folge, die wir nicht getakedowned haben. Jule, Was heißt denn getaggt? Wir haben jetzt 2 Stunden auf der Uhr. Sollen wir da so langsam aufhören? Ja, wir haben überhaupt gar keine 2 Stunden auf die Uhr, weil wir erst Viertel vor angefangen haben. Ach so, nee, dann haben wir jetzt 1 Stunde 45 Minuten auf der Uhr. Ich bitte um die Korrektur. Es tut mir leid, dass ich mich um eine Viertelstunde vertan habe. Ihr Uhr wisst, lesen, mein Schatzi. wisst du. Der so, weißt du? Also irgendwann kriegen wir jetzt hier mal zu Hause echt Ärger. Das war's, oder? Weiß ich nicht. Na doch, ich glaube schon. Das war's, Guck mal, da glaube gibt's ganz viele Julps. ich. Ja. In. Du hast noch nicht gekickt. Na, ich sage mal, every time a Yule rings, an angel loses his wings. Das hat mein Inder damals gesagt, als ich Wer in macht Indien denn war. jetzt mit dem Deniot am Samstag den Frühstückscast? Ja, ich bin nicht da. Kommst du Samstagabend wieder? Ja. Samstagabend gibt es auf jeden Fall Porncast. Aber dann really, ja. Aber so richtig. Mit alles. Mit hier schön auch mal so. Mit wem machst du die Sendung? Mit dir. Echt? Ich glaube schon. Aber du willst doch nicht. Ah, doch, doch, Ich doch. darf doch deine Hand nicht probieren. Nee, das ist auch gut so. Wieso denn? Ich dachte, die wäre so toll. Ja, die ist toll, aber Hast du große Hände? das kommt drauf an, gemessen wo dran. An die Durchschnittsmännerhand. Das weiß ich nicht, aber ich sag's mal Hast du so. eher lange Finger? Also lange, dünne Finger oder kurze, dicke? Ich habe eine ganz normale Hand. Ganz normal. Meiner Körpergröße, meinem Gewicht und allem anderen an mir angepasst. Bei mir persönlich herrscht sowohl die Harmonie aus Finger, Gemächt und Knie. Der andere Newscast läuft aber am Samstag bis um 23 Uhr. Ja, dann werden wir wohl um 23:30 Uhr online gehen müssen. Puh, ist So das spät. krass. Gehen doch die meisten alle schon ins Bett. Ja, Gott sei Dank. Das Ziel ist ja, dass wir irgendwann es mal schaffen, dass uns keiner zuhört. Weil dann wären wir endlich erlöst. Dann könnte ich nämlich sagen: Pass auf, Wifi, das Konzept ist gescheitert. Das Format ist am Arsch. Es hört keiner mehr zu. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass keiner von euch Und wie weit zuhört. bist du davon zu entfernt? Verdammt, zu weit. Es ist doch zu weit entfernt. Und das Schlimme ist, es werden immer mehr, die den keinen Porncast hören Jetzt sind würden. echt immer mehr. Ja. Ich verstehe das gar nicht, da bist du mit dabei. Ja, das liegt doch nicht an mir, das liegt an dir. Dankeschön. Ja, bitte. Ja. Also nein, Jackal möchte bis 22:50 Uhr machen. Das ist ja kein Problem. Dann könnten wir um 23 Uhr. Ja, das, wenn ich bis dahin wieder zurück bin, dann sollte das, aber ich denke, bis dahin bin ich wieder zurück. Ich denke schon. Ich denke schon. Wenn nicht, dann tweete ich wahrscheinlich die Wenn er nicht ins 1100. Gefängnis geht. Genau. Wenn ihr 1100 lest, dann wisst ihr, Dann bist du nicht ich. im Gefängnis, dann bist du doch in Schweden. Ja, genau. Wobei Wahrscheinlich machst du dann Urlaub in Schweden. das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir gehen raus mit einem wunderschönen Lied, was man super mauen kann. Mauen wir zusammen einmal das Lied raus? Okay. Wann singst du eigentlich mal wieder für mich? Ich weiß nicht, ich habe ja schon lange kein Anlass mehr gehabt. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist nur wahr. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist nur wahr. Wir haben ja schon Na, alle egal. Lieder beackert. Ja. Wir haben ja eigentlich schon jedes Lied. Ich guck mal, wenn ich mein Audio Ich im bin Griff immer habe. voll nett. Na, das Problem ist, das Headset neigt nicht zum Singen. Und wenn ich in voller Pracht etwas singen will, dann brauche ich hier mein neben mir stehendes Mikrofon, was ich dann über das Mischpult Was war denn einschleife. das gerade für ein Geräusch? Ich habe das Mikrofon gedreht vom Mikrofonständer. Das hast du doch aber nur so gemacht. Nein, das habe ich wirklich gerade gemacht dabei. Es ist ein. Dann bewegt es sich von der einen Seite zur anderen und von der anderen rückwärts ist es. Ja. Ich habe nicht Geburtstag. Na Gott sei Dank. Jule, Ich wir habe gehen nicht raus. Geburtstag. Wir gehen Ich will raus jetzt alles hier. bis zum Nicht-Geburtstag. So. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Der Teil, der ihn scheiße findet, kann ja weiterhin mit einer Minute einschalten. Ich bin nämlich der beste unserer Zuhörer und unser Chef. Es war mir eine Freude. Und wir hören uns übermorgen. Ciao, ciao. Ich befürchte auch, aber wir mauen noch ein bisschen, oder? Wir mauen jetzt noch, komm schon. Mau. Mau, mau. Mau, mau. Mau, mau. Wir müssen fertig werden, der Explo muss ins Das Bett. stimmt. Man hört Schön. nichts mehr von mir. Schön. Tschüss. Tschüss. My route. I'm playing on a roll, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud.